Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, 10. April 2013, 20.20 Uhr, Beginn unserer heutigen Sitzung. Wer es noch nicht getan hat, kann sich gerne als anwesendes AG-Mitglied in das Pad eintragen. Link des Pads wie immer zu finden im Mumble auf dem C hinter AG Geldordnung und Finanzpolitik. So, Aufnahme mache ich, wie gesagt. Wortmeldung, das Wortmeldungspad findet ihr in Zeile 37 des TO-Pads. Wer was sagen möchte, trägt sich dort bitte in das Wortmeldungspad ein. Verabschiedung, Protokoll, letzte Sitzung ist ja schon vor einer knappen Woche über die Mailingliste gegangen. Auch die Aufnahme der letzten Sitzung. Hat irgendjemand Einwände gegen das Protokoll? Das ist nicht der Fall. Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Gibt es dort Neuigkeiten? Offensichtlich. Ganz kurz, ich weiß nicht, gehört das AKA interne Bildung dazu? Dann gibt es den neuen Punkt, dass wir uns am nächsten Dienstag treffen. Das hattest du, glaube ich, auch über die Mailingliste verbreitet, ne? Ja, genau. Richtig. Prima. Okay, Protokollführer für heute, wie gehabt, machten also alle, wenn es geht, irgendwie, und ich trage es dann ins Wiki ein. Hat jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Versammlungsleiter, stelle ich mich mal zur Verfügung. Hat jemand was dagegen oder hat jemand andere Vorschläge? Ich höre keine Gegenrede. Tagesordnungsvorschläge gibt es schon eine ganze Menge. Ihr könnt wieder 3 Punkte verteilen, 3, 2 oder 1. Insgesamt maximal 3 Punkte. Schreibt es bitte hinter die 3 Gleichheitszeichen des jeweiligen Tops. Entweder plus 3, plus 2 oder plus 1. Ja, Moment, bevor wir schon die Punkte vergeben, muss zumindest auch nochmal die Gelegenheit eingeräumt werden, vielleicht noch einen einzutragen. Also, falls einem noch jemand Wichtiges einfällt. Ja, da ist noch ein Topf frei, Zeile 88. Also nur nochmal der Hinweis, diese Tops können ungefähr 6 Tage lang eingetragen werden. Also immer dann, wenn ich das Protokoll schreibe, dann leere ich das Pad wieder und es kann schon wieder gefüllt werden. Es kann natürlich sein, dass einem gerade erst vor 2 Minuten ein Top eingefallen ist, dann kann das jetzt auch noch eintragen. So, ich sag mal so 20, 30 Sekunden noch. Arne, Punkte vergeben. Kurze Frage an Koss. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon festgestellt. Du hast dich unter Mitglieder eingetragen. Ich finde dich in der Mitgliederliste nicht. Bestehst du da unter einem anderen Namen? Corbin Jan Sturm. Dich meinte ich. Hallo, Koss. Okay, ich verschiebe es dann wieder unter Gäste. Falls du nicht antworten kannst und kein Mikro habt, dann wäre es hilfreich, wenn du vielleicht im Pad was eintragen könntest, Koss. Ah, hat er schon selbst gemacht. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal schnell, was die meisten Punkte bekommen hat. So, das sieht so aus, dass wir 3 haben mit 6 Punkten. Ich habe noch meinen letzten Punkt zusätzlich vergeben, Rudi. Sind jetzt bei Top Grillfest brauchen wir Zentralbanken 7. Ah, okay. Dann wird das sozusagen Top 1. Und dann kann Arne damit anfangen und ich verschiebe in der Zwischenzeit die ganzen Tops in die richtige Reihenfolge. Arne, du hast das Wort. Wir hören dich nicht, Arne. Nee, hier kommt nichts an. Überprüf mal deine Einstellungen oder deine Kabel oder vielleicht gehst du nochmal raus und wieder rein. Und dann würde ich sonst, wir haben ja noch einen zweiten Duellanten, den Axel, dann kann der ja vielleicht mal anfangen. Das geht ja um das Thema, was ihr die ganze Zeit diskutiert habt. Axel? Ja, ich bin da. Meine Lautstärke? Ja, super. Das, was ich dir mit diesem ganzen Kram nur anrege, ist, dass man mit einem veränderten Verrechnungssystem, also Zahlungsverkehrssystem, das Zentralbankgeld eliminieren kann und damit auch jegliche Refinanzierung. Mehr ist das erstmal gar nicht. Der Gedanke kommt von dem, was zwischen den 17 Zentralbanken im Euroraum läuft. Die haben auch ein Verrechnungssystem, ohne zuvor ein eigenes EZB-Geld neu zu kreieren, wo sie sich erst refinanzieren müssen, positive Kontenstände haben müssen und dann pensionieren, Sicherheiten hinterlegen. Die ZBs untereinander verrechnen das ganz einfach, was bei einem weggeht. Das geht beim anderen hinzu und das wird durch eine übergeordnete Ebene angesiedelt bei der EZB einfach nur dokumentiert. Und was ich mir da gedacht habe, ist, man kann dieses Verrechnungssystem auch eine Ebene tiefer ansetzen, also innerhalb eines ZB-Bereiches. Was ich da jetzt in Vorbereitung habe, das ist ein Wiki-Eintrag, wo dieses einfach mal beschrieben wird, mit Grafiken hinterlegt. Diese typische Weise, die ich gerne ansetze, grafisch dargestellte Verschiebung, sprich Buchungssätze. Und das ist alles, mehr nicht. Kann man mich jetzt hören? Super, Arne, dann darfst du gleich weitermachen. Ja, okay. Und das, was Axel als so einfach darstellt, ist aus meiner Sicht nicht ganz so einfach. Und bei der Zentralbank, da hatte ich ihn ja auf die Idee gebracht, beziehungsweise gesagt, dass man das auch so sehen kann. Aber man kann sagen, der Euro ist die gemeinsame Währung. Und natürlich, das Ganze würde nicht funktionieren, wenn es diese EZB nicht gäbe, die als zentierende Zentralbank ist. Aber ich glaube, das Thema selbst ist ein sehr spannendes Thema. Einfach die Frage, könnte man ohne Zentralbankgeld ein Bankensystem oder ein Währungssystem, man muss sagen, ein Währungssystem aufbauen? Und die Einschränkung und der eigentliche Diskussionskern, der geht darum, dass man sagt, es muss eine Währung sein, dass man natürlich einen Währungsraum mit vielen Währungen machen kann, ohne Zentralbank, das ist geschenkt. Das ist das Weltwährungssystem als Beispiel. Aber eine Währung ohne Zentralbank, das ist der Streitpunkt. Und da hatte ich ja meine These reingepackt. Und ich finde, Axel, du solltest mal zu Potte kommen. Und nochmal ganz persönlich, ich bitte dich, lass diese Seitenhiebe immer. Tu einfach sachlich diskutieren und dann denke ich, dass wir ein richtig gutes Thema haben. Du hast gerade gesagt, da hast du deins eingestellt. Hast du deine Wiki-Seite fertig, ein Positionspapier? Ich tue da das noch zusammenpacken, was wir in der letzten Zeit diskutiert haben. Die These habe ich ja fertig. Die These tue ich gerade mal so reinkopieren im Augenblick. Ja, also ich denke auch, der beste Weg wäre, wenn zum Beispiel Axel eine Wiki-Seite macht mit seinem Vorschlag, wie er meint, dass es ohne eine Zentralbank geht. Denn wenn du sagst, es geht nur mit Zentralbank, ja gut, das ist ja das System, was wir gerade haben. Da muss man ja nicht viel erklären, glaube ich. Man kann vielleicht ein paar Thesen aufstellen, aber ich halte es für sinnvoll, wenn das eher andersrum läuft, dass Axel sagt, nee, hier, so geht's, und zwar ohne eine Zentralbank, und vielleicht kann man darauf Bezug nehmen. Also das, was ich sage, ist, man kann ein Zahlungsverkehrssystem ohne Zentralbankgeld betreiben. Und die Ansiedlung, wo dieser Dokumentierer ist, dass das am Ende, das muss nicht Bank genannt werden, überhaupt nicht. Darum geht's mir, dass man tatsächlich das System heute mit Giralgeld und Bargeld in einem vollständigen, dokumentierten und ohne, dass Verluste irgendwo sind, das kann man auch ohne ein Zentralbankgeld. Und das kann ich darstellen und das tue ich darstellen. Und mehr nicht. Und dann kann man sich entscheiden, ob, wenn man da, das geht darum, wenn da irgendetwas falsch ist, dann muss man das sagen. Wenn man aber feststellt, tatsächlich das funktioniert so, dann darf man an der Stelle nicht von falsch reden, sondern kann nur sagen, das will ich nicht oder das gefällt mir nicht. Das ist, Axel, das ist völlig klar. Es geht darum, um die These gesagt ganz klar, es geht nicht. Und das ist der Streitpunkt. Und dann solltest du mit normalen Logik und Tatsachen dein Modell aufzeigen und es durchziehen. Was aber der wichtige Punkt dabei ist, es kann nicht sein, dass du nur die Namen änderst und anstatt Zentralbank Saldendokumentierer. Wenn es das ist, was du im E-Mail geschrieben hast, nämlich praktisch eine Statistik, dann ist es was ganz anderes. Aber das reicht meines Erachtens nicht aus. Aber das ist ja dann Thema des Grillfestes. Und ich kann gerne die These stellen, aber du kannst auch gerne, wir können es auch gerne umgekehrt machen. Die These steht, eine Zentralbank und Zentralbank sind die notwendigen und hinreichenden Voraussetzungen für ein Kreditgeldsystem mit einer Währung. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist auch entscheidend Kreditgeldsystem, weil wenn wir ein Courant-System hätten, ein Courant-Geldsystem, dann bräuchte man das in der Tat nicht, weil man einfach sagen würde, das praktisch, dass man hat einen Tausch da Waren aus, praktisch Warengeldsysteme kann man sich anders vorstellen, aber es geht ja hier um Kreditgeldsystem. Und dann geht es auch noch um eine Währung und nicht, dass in einem Währungsraum wie praktisch bei Free Banking mehrere konkurrierende Währungen sind. Bevor gleich die Wortmeldungsliste weitergeht, ganz kurz. Im Grunde genommen geht es doch darum, dass man, dass Axel darstellen möchte, dass unser jetziges, so wie wir es haben, der Euro, das Eurosystem, also auch das Geldsystem, was wir zurzeit haben, aber im Euroraum umstellbar wäre ohne Zentralbank. Habe ich dich richtig verstanden, Axel? Ja, ohne Zentralbank. Das Zahlungsverkehrsabwicklungssystem ist genau das, was zwischen den Zentralbanken läuft. Die erschaffen sich, die haben keine Refinanzierung notwendig, gar nichts. Die haben nur ein Zahlungsabwicklungssystem, was sich über eine ganze Kaskade dann wieder nachher im Giralgeld niederschlägt. Und das ist das Einzige, was ich mache. Ich stelle auch keine These auf. Ich sage einfach, man kann dieses heutige Zahlungsabwicklungssystem, was heute ja sowieso schon zu, was weiß ich, 90% oder 95% sowieso nur aus Verbindlichkeiten und Forderungen zwischen Banken besteht, auch komplettieren zu 100% nur noch zwischen Forderungen und Banken, und dabei bleibt dann tatsächlich ein explizit ausgewiesenes Zentralbankgeld übrig. Das stelle ich grafisch dar und mehr mache ich nicht. Okay, da bitte ich mich schon mal an, dich zu unterstützen bei der Aufarbeitung im Wiki. Und jetzt die Wortmeldungsliste. Klaus? Ja, hallo. Ich wollte euch bitten, mal ganz kurz die Fragestellung zu präzisieren. Geht es um die Frage, brauchen wir eine Zentralbank versus Geschäftsbanken, oder ist die Frage, brauchen wir Zentralbankgeld versus Giralgeld? Das ist jetzt die genaue Fragestellung. Weil wenn ich keine Unterscheidung mehr zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld haben möchte, dann habe ich ja quasi ein Vollgeldsystem. Ich kann da mal kurz was zu sagen. Das Ganze resultierte ja so ein bisschen aus der Diskussion über die Refinanzierung. Und wir sind ja darauf gekommen, dass die Refinanzierung eigentlich ausschließlich sich um die Mindestreserve, die nun mal von der Zentralbank festgelegt wird, dreht. Und wenn man das System aber ändern würde, so wie es Axel vorschlägt, jedenfalls habe ich es so verstanden, kann man sich den ganzen Quatsch sparen, auch mit dieser Refinanzierungsarie. Klaus, nochmal gerade zur Präzisierung. Es geht um die Behauptung, kann man ein Währungssystem, ein Kreditgeld-Währungssystem aufbauen und dabei auf die Zentralbank und Zentralbankgeld verzichten. Der entscheidende Eckpunkt sind eine Währung und nicht viele Währungen. Und da sage ich, ein Vollgeldsystem ist, wenn man so will, ein Zentralbanksystem, in dem die Geldschöpfung ausschließlich in Zentralbankgeld erfolgt. Und deshalb heißt es auch notwendig, hinreichend. Das hinreichend sagt, ich kann ein Geldsystem machen, das nur aus einer Zentralbank besteht. Und das wäre in der Tat eine Variante eines Vollgeldsystems. Axel? Oder ist deine Wortmeldung schon vorbei? Die war von eben. Also wenn ich mal so 150 Jahre zurückdenke, da gab es gar keine Zentralbank. Überhaupt nicht. Da gab es nur Geschäftsbanken. Und die waren auch noch 200 Jahre zurück. Und da war noch keine einzige öffentlich-rechtliche. Da war nirgendwo eine Zentralbank. Das Geld war, Gold war Geld. Und Banken haben es eingesammelt und weiterverliehen. Anders ging es ja nicht. Aber eine Zentralbank war da weit und breit nicht. Und die hatten innerhalb einer Nation eine einzige Währung. Und dieses System dürfte ja, wenn es theoretisch nicht möglich ist, praktisch auch nicht möglich sein. Nur, ich glaube, die haben vor 200 Jahren tatsächlich ohne irgendeine Zentralbank wunderbar ein Bankensystem und Verrechnungssystem gehabt. Ja, allerdings haben wir da noch kein Kreditgeldsystem, ne? Das erste Kreditgeldsystem kam einmal, als es vom Gold zum Bargeld kam. Denn da haben Banken einfach Kredite ausgereicht gegen Bargeld. Und der, zu der Zeit, da hat ja Nikolaus Hofer schon mal darauf hingewiesen, die Zeit der Zettelbanken, da haben die Banken einfach eine Druckmaschine gehabt. Da stand Banknote drauf mit der Angabe der Bank, wo die Banknote herausgegeben worden ist. Matthias? Ja, die Diskussion, die jetzt so ein bisschen historisch geworden ist beim Axel, ist schon interessant, weil die Zettelbanken gab es, aber es gab immer einen Bezugspunkt. Das war immer das Warengeld Gold. Es war immer bezogen auf Gold. Die Notenbanken sind schon älter, Axel. Die schwedische 1664, die englische 1694, wie du weißt. Dann haben die Regierungen noch nicht gemacht, die Macht gehabt und haben die Zettelbanken eigene Noten ausgeben lassen. Immer mit dem Bezugspunkt Gold. Aber das haben sie dann bei der zunehmenden Zentralisierung der Staatsgewalt und als die Staatstheorie des Geldes sich immer mehr verfestigt hat, haben sie dann abgeschafft. Und dann durfte nur noch der Bezugspunkt die Notenbank sein. Aber wie gesagt, wir hatten auch in den USA vor 1913 keine Zentralbank und da waren die ganzen Banken mit einem einheitlichen Währungsraum, alle haben Dollar-Kreditgeld gegeben, aber damals natürlich noch in viel geringerem Umfang, wahrscheinlich nur ungefähr 25-30% der gesamten Geldmenge. Zahlen stammen von der Schweizer Nationalbank 1913. Aber auch da war der Bezugspunkt des Dollars immer zum Gold. Insofern waren die Währungen also nicht wirklich in einem Wettbewerb. Wir haben in einem Fiat-Geldsystem ohne Bezugspunkt einer Goldbindung bisher so ein System nicht. Der Verweis auf Target ist insofern halt kritisch, weil das Target-System nach meiner Sicht nicht optimal funktioniert, sondern weil dort Möglichkeiten geschaffen worden sind, etwas zu machen, dass die südeuropäischen Banken einfach über ihre Notenbank Geld bekommen und diese fehlende Liquidität einfach selbst produzieren können und dann die hohen Ungleichgewichte im System entstehen. Die sind ja nicht ganz unproblematisch, nach meiner Meinung. Also alle anderen Währungsunionen wie Kanada, Schweiz, USA kennen so ein System nicht, das solche Ungleichgewichte wie das Target-System zulässt. Also ich halte die Fragestellung für hochinteressant, neige aber im Augenblick eher dazu, dass eine Zentralbank und als Bezugspunkt zwingend notwendig ist. Bevor Arne jetzt was sagt, wollte ich vielleicht mal den Hinweis bringen, weil wir schon fast eine Viertelstunde dabei sind, dass wir nicht das Grillfest jetzt vorziehen wollen, sondern das ja eigentlich nur vorbereiten wollen. Arne? Da wollte ich mich anschließen und würde sagen, lass uns die Positionspapiere machen. Ich wollte jetzt nur noch Axel fragen, bist du mit einverstanden, dass ich das Positionspapier mache und du machst das Kontrapapier? Ich mache kein Kontrapapier. Ich beschreibe nur einen alternativen Zahlungsverlauf. Überhaupt kein Kontrapapier. Ich halte auch den Weg andersrum für sinnvoll, Arne. Dass Axel seinen Vorschlag, wie es ohne Zentralbank gehen könnte, erstellt und dann andersrum du dann darauf reagierst oder wer auch immer will und sagt, nein, das geht nicht aus den und den Gründen. Das heißt, du machst das pro Papier. Ist es richtig? Ja, wir wollen es jetzt ja nicht mit Wortklauberei machen. Axel macht eine Wiki-Seite, wo er sagt, hier ist ein Vorschlag für ein Geldsystem ohne Zentralbank. Also es stellt doch die Frage, ob man jetzt ein Grillfest draus macht mit zwei Positionen, wobei die Eröffnung bei Axel liegt, oder ob wir es reduzieren auf ein Kaminzimmergespräch, wo die These erst einmal besprochen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Lass mich das einmal machen. Ich nehme Rudi als ersten Testleser. Rudi weiß, dass meine Formulierungen manchmal ein wenig also, dass man sie dreimal lesen muss, bevor sie das erste Mal zu halb verstanden hat. Und dann sehen wir einfach weiter, was daraus wird. Ja, da bin ich dabei. Rolf? Ja, also ich finde Arnes These interessanter. Das wäre ja für mich spannend herauszufinden, ob ein mehrstufiges Geldsystem ohne eine Zentralbank überhaupt auskommen kann. Und was der Axel da formuliert hat, wäre ein Gegenbeispiel, was dann, wenn es verifiziert wäre, ja auch Arnes These widerlegen würde. Da hat Rolf jetzt etwas gesagt, mehrstufig und ja, das ist nämlich das, was ich als wenn einmal als Endergebnis sehe. Ich habe nur noch eine Einstufigkeit. Danke für den Hinweis, das schreibe ich mir gleich auf, das wird gleich damit drin versenkt. Ja, ich denke, wir können ja auch gerne nur diese drei Sätze von Arne als Pro-Papier nehmen, also dass es gar nicht viel weiter ausgeführt wird, und Contra ist dann eben die Antwort von Axel sozusagen mit seinem Vorschlag, wie es ohne geht, und die beiden Vorschläge stehen gegeneinander und werden dann dementsprechend als Grillfest an einem Termin behandelt. Klaus? Ich würde die beiden Kontrahenten auch noch bitten, welche Auswirkungen jeweils ihre These auf, auf die gesellschaftlichen, politischen Folgen eines so konstruierten Geldsystems hätten, damit es nicht nur so als trockene These im Raum steht. Da bin ich der Ansicht, dass, diese Frage, von denen bin ich ja sogar am Ende inspiriert und getrieben. Genau von diesen Fragen. Das sind gar nicht viele, das sind nur für 5 oder 6. Welche Wirkung hat das auf Sparen? Welche Wirkung hat das auf Kreditvergaben? Welche Wirkung hat das auf eine Kreditzinsniveauhöhe? Die anderen habe ich auch irgendwo. Also da kann man dann recht klare und eindeutige Antworten dann geben. Aber das ist gut. Und das hängen wir dann, das sollten wir dann auch diskutieren. Da können wir Kaminzimmergespräch machen oder eine Wiki-Seite, wo wir das in einer Matrix abbilden. Disadjusted. Oh, bin ich schon dran? Ich wollte eigentlich nur noch den Vorschlag unterbreiten oder mal noch darauf hinweisen, dass es ja auch möglich wäre, wenn eine Zentralbank als einzige Institution das Geld bereitstellt, dass die auch als einzige Institution die Konten im Endeffekt auch bereitstellt und die Geschäftsbanken dann nur noch verwaltenden Zugriff auf die Konten bei der Zentralbank haben könnten. Also den Vorschlag habe ich zumindest vor längerer Zeit hier schon mal unterbreitet. Ja, ich kann mich erinnern, aber hier geht es ja genau darum, festzulegen, dass man keine Zentralbank mehr braucht. Und beziehungsweise das Gegenargument, doch, die ist notwendig. Und die Diskussion finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, und da freue ich mich auch drauf. Darf ich ganz kurz darauf antworten? Disadjusted, das ist genau das, was das hinreichend bedeutet. Das heißt, man käme mit einer Zentralbank allein aus, das bedeutet das hinreichend. Ja, genau darauf wollte ich ja auch eigentlich eingehen mit meinem Redebeitrag. Gut. Ja, und genau dazu denke ich mir immer, wer heute einen Finanzierungsbedarf hat, der muss die Hosen runterlassen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Es entsteht vorübergehend während der Kreditlaufzeit neues Geld. Wenn man dann wieder in das uralte System verfällt, erst muss es gespart sein, dann kann Kredit. Dann gehe ich zur Bank, dann muss ich die Hosen runterlassen und es passiert genau das Identische wie vorher. Also für den Kreditnehmer gibt es überhaupt keinen Unterschied. Außer, dass ich einmal keinen Sparer und damit auch keinen Sparzins mitfinanzieren muss. Und im anderen System, mit dem Sparen, immer einen Sparzins, einen Kapitalzwangsdienst, nenne ich den. Aber das ist doch mit einer Zentralbank nicht verbunden. Auch dort kann die Kreditvergabe, ohne dass die Spareinlagen vorher benutzt werden, gemacht werden, Axel. Beide Systeme einstufig, deins ist dezentral aufgebaut und das andere wäre halt zentral aufgebaut. Bei der Zentralbank gibt es ja eben kein Sparen. Oder braucht die Zentralbank irgendwelche Spareinlagen, bevor sie da irgendwelche Kredite an Geschäftsbanken gewährt? Das ist ja das Interessante. Exakt bei der Ebene Zentralbank, Geschäftsbank haben wir den Zustand. Keine Spareinlagen. Ne? Richtig. Dass die so einen Kram über Nacht machen und sagen, ja, wenn Geschäftsschluss ist, dann sind natürlich alle Gelder verzinst und pünktlich um 8 Uhr morgens sind die wieder als Giral da. Was das alles soll, habe ich bis heute nicht rausgefunden. Ich stelle nur fest, dass die es ab und zu so machen. Ich muss hier mal dazwischen hauen. Über 20 Minuten sind wir dabei. Es geht eigentlich nur darum festzulegen, wie der Ablauf sein soll. Und darauf sollten wir es jetzt auch erstmal beschränken. Wir haben uns geeinigt, wie wir es machen. Der Axel macht seine Wiki-Seite. Ich unterstütze ihn da gerne. Vielleicht will ja noch irgendjemand damit dazustoßen. Und dann werden wir das im Wiki und auf der Mailingliste bekannt geben und daraus entwickelt sich, bin ich felsenfest von überzeugt, auch ein vernünftiges Grillfest. Dann kommen wir jetzt zum Top 2 Neumarkt-Antragsportal. Ich glaube, das war von Cosmic. Ja, ich wollte mal anfragen, ob wir diese Anträge noch unterstützen können. Besser, also ich glaube, man kann seine ID da eintragen. Ich bin über das Prozedere jetzt nicht so genau informiert. Wollte hier aber einfach anregen, dass wir jetzt nochmal die Wirtschafts- Anträge uns angucken und eventuell dann einfach noch Leute motivieren, als Unterstützer einzutreten. Eine Frage, die sich bei der ganzen Sache stellt, ist, wer wird auf die Bühne gehen und die Anträge entsprechend in Neumarkt, sollten sie aufgerufen werden, vorstellen? Und da wollte ich jetzt mal so die Frage stellen an die Sprecher, ob die sich nicht vorstellen können, das zu machen für uns. Das ist eigentlich so der Punkt. Eine Gegenfrage erst einmal. Der Patrick, der war ja vorhin kurz da, ist auch im Pad noch. Hat er gesagt, dass er heute keine Zeit hat? Nee, der wollte 10 Minuten weg. Das war vor ungefähr einer halben Stunde. Markus hat sich angemeldet per Mail hier bei Cosmic und mir hat er eine Mail geschrieben, dass er wohl gegen 21 Uhr oder kurz vor oder nach 21 Uhr reinkommen möchte. Wenn er den Tagesordnungspunkt WP003 findet, dann wollte er den Raum nicht sofort wieder verlassen. Macht es Sinn, diesen Punkt nochmal um 15 Minuten nach hinten zu verschieben? Das ist ja nicht der Punkt. Wir sind gerade bei dem anderen Punkt, soweit ich das verstanden habe, der sich jetzt allgemein auf die Frage Wirtschaftsanträge für Neumarkt schreibt. Nein, das stimmt nicht. Das war erst der Punkt, Antrag WP003. Und ich gebe Axel recht, dass wir warten sollten, bis dann der Markus Hoffmann da ist. Das hatte ich ja auch reingeschrieben, dass ich darum bitte, wenn der da kommt, dass wir den kurzfristig dran nehmen. Ich war jetzt nur aus Versehen, aus dem Grund eben bei diesem anderen Antrag. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir ziehen jetzt Top 3 vor. Dann kannst du nochmal anfangen. Cosmic? Moment, Top 3? Ja, das ist das, was du jetzt dachtest. Das ist in Zeile 113. Jo, also da ist es, genau. Naja, ich habe es ja reingeschrieben und habe es schon gesagt. Also das ist einfach der Punkt. Welche Leute gehen nach Neumarkt? Das ist ganz wichtig. Und welche Leute unterstützen unsere Anträge da unten? Ich komme nach Neumarkt. Da gibt es ja eine Halle zum Übernachten unten. Ich bin auch auf alle Fälle da. Also hier kam ja gerade die Frage und die Anregung von Cosmic, ob das die Sprecher sein sollten. Das halte ich jetzt im Moment ein bisschen für schwierig, wenn nur einer von drei Sprechern da ist. Aber wenn natürlich genug andere hier sagen, wir sind da und sind auch bereit, uns auf die Bühne zu stellen, ist doch super. Also, so ist genau. Das. Also erst einmal ist wirklich bisher nur ich bin nur da. Ich werde versuchen, nach Neumarkt zu gehen. 100% sicher ist es im Augenblick noch nicht, weil letzte Gespräche mit Cosmic, mit dir, haben mir gezeigt, dass es bei dir sehr unsicher ist. Und davon hat es ja ein bisschen abgehangen. Aber wie gesagt, Patrick ist jetzt nicht hier, kann der dritten Antwort stehen. Und ich frage auch mal in die Runde, ob jemand Kontakt mit Nikolai hatte, der jetzt seit 7 Wochen überhaupt keinen Kontakt und gar keinen Ton mehr von sich hat hören lassen. Ich habe ihn über Skype 2-mal versucht, Nachrichten zukommen zu lassen. Hat er nicht beantwortet. Hat irgendjemand Kontakt mit ihm? Nein, also ich habe ihn auch angeschrieben, keine Antwort gekriegt. Jetzt ist Markus da übrigens. Nee, wir machen jetzt erstmal den Top zu Ende, bevor wir jetzt hier wieder durcheinander kommen. Also in Zeile 128, 129 steht, wer geht nach Neumarkt, also zum BPT. Und da hat sich Arne schon eingetragen. Arne, du schreibst jetzt in Zeile 122 was zu dem Job da drüber. Bist du dir sicher, dass das da hingehört? Ja. Arne, eine Frage, nur ganz kurz. Werde ich wieder mit dir fahren können? Ich glaube, das ist von Frankfurt aus ein bisschen schwierig. Aber wenn du nach Heppenheim kommst, dann können wir das durchaus arrangieren. Okay, das war's. Ja, ich war schon gut. Das hält uns jetzt auf, das besprechen wir privat. Gut, nochmal, das, was du gerade in 122 schreibst, das gehört zum WP. Moment, irgendwie komme ich hier, glaube ich, gerade durcheinander mit den ganzen Tops. Der Top 3 hat keine Nummer. Du bist doch meines Erachtens bei 113. Ja, alles klar. Ich bin ja schon. Es ist spät. Gut, dann ist es Top 2a in Zeile 113, genau, da sind wir gerade. Genau, aber ich wollte da noch anmerken, also der Top vorher jetzt mit Markus, der geht genau in die Richtung, allerdings pragmatisch jetzt auf einen Antrag abgestellt. Vielleicht sollten wir den jetzt doch besprechen und vorziehen, weil daraus ergibt sich dann auch, wie Top 3 gemeint ist. Ja, ich habe ihn jetzt umbenannt in Top 2a. Gut, also, ein bisschen durcheinander heute die Sitzung, aber wir kriegen das hin. Wir kommen wieder zurück zu dem ursprünglichen Top 2. Zeile 75 von Cosmic zwar eingestellt, aber der Markus ist eigentlich der, den das betrifft und der ist jetzt auch da und dem erteile ich jetzt das Wort. Ja, hallo. Ich wollte jetzt nicht die ganze Tagesordnung hier an mich reißen, aber schön, Cosmic, dass du das organisiert hast. Ja, wir haben ja jetzt schon diskutiert, also hauptsächlich der Axel und ich inhaltlich, und Cosmic hat auch sich da eingebracht. Ich hatte auch schon mal mit Matthias einmal, hat man da auch schon mal ein Treffen, und die Hetty und so weiter. Also da haben, und ich glaube, noch ein anderer war auch noch dabei. Genau, also es geht um diesen Antrag, der ja da drin steht und der jetzt auch verlinkt ist. Also wir haben jetzt nochmal, Axel und ich, hauptsächlich den Text überarbeitet und heute nochmal korrigiert. Morgen ist ja das zu Ende, das ganze Antragsportal. Und also ich denke mal, Axel hat da auch sehr, sehr konkrete und sehr tolle Inhalte eingebracht. Also hier mit der Idee von Professor Werner, mit, dass die öffentlich-rechtlichen Banken dann das Geld für den Staat schöpfen können, statt dass der Staat eben Anleihen ausgibt. Und es ist natürlich schon so ein Antrag, der jetzt nicht so ganz zielgerichtet ist, aber er ist jetzt zielgerichteter als am Anfang. Aber es weist einfach die Richtung, dass die Geldschöpfung dann doch mehr in der öffentlichen Hand liegen sollte als bei den privaten Banken. Ja, man könnte natürlich nochmal über den Text reden, aber der ist jetzt, glaube ich, schon relativ ausgefeilt. Die Sache ist halt auch die, dass Cosmic und ich den unterstützen, und dann haben wir noch drei andere Unterstützer, die jetzt mit dem Thema aber nicht so sehr bewandert sind, die den halt am Anfang unterstützt haben, und ich hoffe, dass sie jetzt auch diese Fassung unterstützen. Also notfalls finde ich da noch jemand anderes vielleicht. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn hier jemand von der AG Geldordnung da mit dabei wäre und auch dann idealerweise in Neumarkt dann mit aufs Podium kommen könnte und den natürlich dann vom Fach her kompetenter vorstellen könnte als ich. So, das ist jetzt so rundherum. Fällt dir noch was ein, Cosmic, zu dem Thema? Nee, du hast perfekt zusammengefasst. Darum geht's, und es wäre toll, wenn das hinhaut. Also ich finde den Text jetzt sehr gelungen. Mir gefällt besonders auch, dass es also gar nicht von EU-Recht abhängig ist, so eine Maßnahme durchzuführen, sondern dass man die aufgrund bestehender Rahmenbedingungen kurzfristig umsetzen könnte. Also im Prinzip so eine Vorstufe zu weiteren Ideen wie Monetative oder wie auch immer. Und deswegen, glaube ich, ist das wirklich ein sehr interessanter Antrag, den wir, glaube ich, auch gut promoten können. Und ich würde mich eben freuen, wenn einer oder zwei Leute aus der AG, die Erfahrung haben im Präsentieren, dass die sich da mit auf die Bühne stellen und dem Markus da helfen, dass wir das Ding irgendwie gut rüberbringen. Also ich stelle mich gerne auch hier zur Verfügung. Ich meine, ich habe ja die ganzen Diskussionen mitbekommen und auch diese Sache auch unterstützt. Insofern kann ich da gerne behilflich sein, wenn es angebracht ist. Ja, ich würde mich auch gerne draufsetzen. Also wenn du mich da draufsetzen kannst, Markus, hätte ich auch nichts dagegen. Als Antragsteller. Ja, uns beide, Stefan und ich, Paul Weiler. Also da möchte ich jetzt mal kurz einhaken. Da hätte ich nämlich jetzt einfach die ablauftechnische Frage, wie läuft denn das mit den IDs? Trägt man die selber ein oder muss das irgendein Administrator machen, zum Beispiel der Markus? Naja, theoretisch könnte man das selber eintragen, aber ich will mich da jetzt schon drauf verlassen, so kurz vor Schluss, und würde das dann doch selber machen. In dem Fall ist es auch so, dass ich das per E-Mail geschickt habe an die Antragskommission, weil einer hier, der, fällt mir der Name nicht ein, er ist schon lange Piraten. Ja, Markus, wollen wir das so machen, dass du deine E-Mail-Adresse ins Pad einträgst und jeder, der jetzt das unterstützen will, dir direkt eine Mail schickt? Gut, wunderbar, genau. Dann trag die doch mal in der Zeile 84 ein. Ich habe die bds@markushoffmann.de, oder? Ist es die noch? Ja, aber ich trage es gleich nochmal ein. Super. Rudi, kannst du ganz kurz mal übernehmen und vielleicht jetzt mal erstmal feststellen, ob das jetzt Unterstützung von einzelnen AG-Mitgliedern hier nur finden soll, das war ja jetzt so der Anschein in den letzten Äußerungen der Personen, oder ob da noch die AG insgesamt irgendwie eine Rolle spielen soll. Ja, die AG insgesamt kann ja kaum eine Rolle spielen, weil wir ja mindestens eine Woche brauchen, um so eine Unterstützung überhaupt über das Wiki laufen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob man nachträglich dann noch irgendwie Unterstützer mit eintragen kann, nachdem das Antragsportal geschlossen ist. Das ist ja morgen der Fall. Weiß da jemand was? Das wird nicht gehen, glaube ich. Ja, sehe ich nämlich auch so. Also hier geht es eher darum, dass drum gebeten wird, von Markus, dass einzelne Leute das mit unterstützen und die dann auch bitte in Neumarkt dabei sind und dann sich auch mit aufs Podium stellen würden. Genau, also da würde ich jetzt vielleicht noch kurz inhaltlich auch von Leuten wie Matthias oder Piratus zum Beispiel eine Einschätzung, was ihr von dem Papier jetzt haltet und ob ihr das auch unterstützen würdet auf der Bühne, wenn ihr nach Neumarkt fahrt. Da würde ich jetzt ganz gerne doch mal die Wortmeldungsliste zu Rate ziehen, weil genau dazu wollte ich was sagen. Da stehe ich nämlich ziemlich weit oben, obwohl als allererstes hat Axel eingetragen, Vorschlagtext einmal vorlesen. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat ihn jeder gelesen hier. Deswegen brauchen wir es nicht unbedingt vorlesen, wobei ich den ersten Satz gerne kurz vorlesen würde, denn dazu hätte ich was zu sagen. Dort steht, die Staatsverschuldung hat zur Folge, dass Zinsen an Banken und Anleihehalter gezahlt werden. Dieser Satz gefällt mir persönlich nicht, denn mir fehlt hier zum Beispiel auch der Hinweis, dass die Staatsverschuldung zur Folge hat, dass sehr, sehr viel Geld in die Realwirtschaft fließt. Und das ist ja auch ein Punkt der Staatsverschuldung. Ich hätte es eher so formuliert, dass die aktuelle Form der Staatsfinanzierung, die über Steuereinnahmen hinausgehen, zur Folge hat. Aber die Staatsverschuldung an sich finde ich nicht verwerflich. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Matthias? Das war dein ganzes Statement? Ja. Also Markus hat dir ja so ein bisschen so den historischen Verlauf versucht vorhin. Ich war tatsächlich an einem Gespräch beteiligt mit Hetti und anderen und ich muss sagen, wahrscheinlich ist es so gekommen, dass durch die Osterfeiertage die letzten zwei Sitzungen sehr schwach besucht waren, Markus, und es uns nicht gelungen ist, auf einer Plenumsitzung der AG Geldordnung den Text zu besprechen, wie wir es damals ursprünglich besprochen haben. Wieso das so gekommen ist, kann ich jetzt nicht alleine erklären. Auf jeden Fall habe ich mich mit Arne, mit Hetti und mit anderen besprochen. Dadurch wurde es aufgrund der Fristen, die eben von Rudi ja schon genannt worden sind, unmöglich, dass die AG Geldordnung das mit ihrer GO und ihren Entscheidungsverfahren noch unterstützen kann. Also bleibt es bei der von euch skizzierten Einzelunterstützung, die von AG-Mitgliedern hier nur noch zum Tragen kommen kann. Ich bedauere das, weil ich hätte mir gewünscht, dass das breit im Plenum von der gesamten AG besprochen worden wäre, weil Johannes Ponade hat ja diese Idee bei uns eingepflanzt, unabhängig von dir, dass so ein Antrag formuliert werden sollte und in Neumarkt eingebracht werden sollte. Die AG hat es aus eigener Kraft nicht geschafft. Wie gesagt, einzelne Leute mit dir und Cosmic Axel haben das hier fertiggestellt, was jetzt hier zur Verfügung steht. Was meine Person angeht und meine Unterstützung, ich kann es nicht ganz komplett mittragen und dadurch werde ich es auch nicht präsentieren können in Neumarkt. Ich finde, man sollte hier vielleicht auch ein Meinungsbild... Paul, wir haben eine Wortmeldungsliste. Arne? Ja, ich hatte mir ja immer einen Antrag gewünscht und ich dachte, der WPA 03 wird es, der, sagen wir mal, ist sehr viel deutlicher auch zur Sache kommt, beziehungsweise Reformen anfordert. Und zwar, dass wir auf dieses Merkel-Zitat finanzkonforme Demokratie, dass wir sagen, wir fordern eine Demokratie, wir fordern demokratiekonforme Finanzmärkte, wir fordern grundlegende Reformen des Finanzsystems, wir fordern die Geldschöpfung in Staatshand und auch direkte Staatsverschuldung durch die Zentralbanken. Ich hätte mal eine Frage. Ich möchte nicht jetzt gegen den sein. Offensichtlich ist praktisch der Modus beziehungsweise die Art der Kritik und Schärfe so gewollt. Sehen die anderen, die hier sind, Raum dafür, dass man so, ich sag's mal, einen radikaleren Antrag stellen, der gewissermaßen sehr viel deutlicher Reformen, sehr viel knallharter stellt. Beispielsweise, wo gesagt wird, Zinsen, Banken, Zinsen gezahlt. Ich sage, kann es sein, dass der Staat mit Milliarden die Banken rettet und die Geretteten dann auch noch dran verdienen, weil sie die Staatsverschuldung finanziert, anstatt dass die Staatsverschuldung direkt geht. Und praktisch solche Dinge hätte ich gerne drin gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich hatte in letzter Zeit so viele andere Baustellen gehabt und deshalb kam ich nicht dazu, mich hier so einzubringen. Wenn ich aber eine Resonanz bekomme, dann würde ich noch versuchen, das morgen zu machen und dann halt mit 5 Leuten kurz schließen. Das wird ja gebraucht als Unterstützer. Klaus? Arne, ich kann dich voll unterstützen. Das ist eines der Argumente, die unbedingt in die Begründung eines solchen Antrags rein muss. Und ich weiß, dass ich mir da mit ganz vielen Menschen jetzt in dieser Meinung einig bin, mit denen ich da über das Thema spreche. Markus? Naja, ich meine, ich hab jetzt wochenlang immer wieder Mails geschickt, auch die letzten Tage immer wieder Mails drum gebeten, schaut euch das an, gibt's ein Feedback und so weiter, und es kam kein Feedback, und jetzt ist vielleicht 27 Stunden davor, und wenn jetzt Arne das morgen machen will, dann kann er natürlich gerne einen eigenen Antrag einbringen, aber ich sehe das illusorisch, das über meinen Antrag laufen zu lassen. Also da bin ich jetzt irgendwann auch nicht mehr bereit. Ich muss mich morgen nochmal um außenpolitische Sachen kümmern. Da ist auch Annahmeschluss. Also da könnt ihr gerne einen anderen Antrag machen. Wenn es Kleinigkeiten sind zum Ändern, wunderbar. Oder wenn man es jetzt sofort bespricht und so weiter. Aber wenn es morgen ausgearbeitet wird und dann noch Unterstützer gesucht werden müssen, nee, ohne mich. Cosmic? Ja, das sehe ich auch so. Also das ist jetzt dann schon fast peinlich, wenn wir jetzt anfangen wollen, den Antrag wieder zu zerpflücken und irgendwas anderes draus zu machen. Da gilt in der Tat der Vorschlag von Markus, eigenen Antrag fertig machen und noch einstellen. Also noch ist ja Zeit, aber das empfände ich jetzt auch als eine Zumutung, den WP003, die Nummer dafür herzunehmen. Das ist insofern, um es zu verkürzen, also was ich auch finde, mich würde jetzt interessieren, ganz konkret, wenn es jetzt nicht ausufert in eine riesige Debatte, welche Punkte, wo hat Matthias Gascher zum Beispiel ein Problem? Aber wirklich nur, sag ich mal, konkrete Umformulierungen oder Dinge, die wir jetzt schnell noch besprechen und ändern können, damit der Markus das mitnehmen kann, wenn er die Sitzung hier verlässt. Bitte keine größeren Grundsatzdebatten. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, wäre ich sehr froh. Stimmbürger? Ich hätte es Matthias vorgelassen, schnell. Der steht nicht auf der Wortmeldungsliste. Okay, der 003, den würde ich so lassen. Vielleicht, wenn Matthias noch das eine oder andere ändern möchte, wenn ihr das dann aufnehmen möchte. Aber Arne, seinen Vorschlag halte ich für zielführender. Und ob der Antrag überhaupt behandelt wird, glaube ich nicht, weil das Wirtschaftsding da relativ dicht ist, das Slot, und sehr viele Anträge drin sind. Und ja, das Übliche halt wie immer. Und auch hier hat ja jetzt die Piratenkrankheit zugeschlagen, dass man alles immer auf den letzten Drücker machen muss und auf einer Mailingliste. Also ich lese die Mailingliste nicht mehr, weil ich nicht jeden Tag ein Buch lesen will. Das geht nur, wenn man ins Mumble geht und die Leute zusammenruft und gemeinsam an diesem Antrag arbeitet. Meine Kritik an diesem Antrag ist viel zu viel Text und ist viel zu, ja, wie soll ich sagen, zu weich formuliert. Ich habe zweimal lesen müssen, dass ich es genau verstanden habe, was der Antrag will. Jemand anders kann den nicht mal als Bildungsantrag wirklich lesen, weil er gar nicht weiß, jetzt wie oder was. Also hat Kontraargumente, aber wäre okay, wenn man morgen oder heute Nacht das grobe Konzept vorlegt, das Pad. Arne, mach bitte ein Pad auf und formuliert das mal, die Stichpunkte. Dann kann man da heute Nacht schon dran arbeiten, weil morgen Abend ist das fast wieder zu kurz. Klaus? Also ich persönlich glaube, dass so eine Antragsinflation nicht zielführend ist, wenn also jeder, der jetzt in irgendeinem Wording noch was zusätzlich reinbringen will, einen neuen Antrag stellt, dann kann man sicher sein, dass in Summe dann die Anträge eigentlich nicht durchkommen, auch die, die man haben möchte. Ich glaube, man sollte eher Energie da reinstecken, rauszufinden, wo können wir tatsächlich kurzfristig noch Verbesserungen reinbringen, und in Arnes Vorschlag kann ich nicht so richtig erkennen, dass der Antrag sich in seiner Natur verändert, aber er würde ein Argument noch zusätzlich hier mit reinbringen, dass, wie Stimmbürger eben auch schon sagte, dass dem Antrag einfach mehr Pep geben würde und auch, eine Chance hätte, dass sowas auch eine große Zustimmung findet. Axel? Ja, vorne ist mit dem Feedback. Ist ja öfter über die Mailingliste und im Forum gegangen. Ich habe dann einfach mal angefangen und daraus habe ich eine klare Aufforderung bekommen, mach doch bitte mal. Das habe ich gemacht. Markus hat das dann entsprechend berücksichtigt und mit eingearbeitet. Das ist die eine Sache. So, was Was im Antrag auch drin steht, ist, dass die AG Geldordnung sich diesem gesamten Thema angenommen hat und das ja in Untersuchung ist und das ist ja auch nun wirklich wahr. Dann unterscheide ich zwischen Wahlprogramm und Parteiprogramm. Im Wahlprogramm sehe ich jetzt das Kurzfristige, im Parteiprogramm spähe das, was die AG in Untersuchung hat und was da später bei rauskommt. Und der Kern des jetzigen Antrags geht, wenn man, so hab ich das verstanden, geht exakt in die Richtung Geldschöpfung in öffentliche Hand. Und dieses eben mit den gegebenen, zur Verfügung stehenden Mitteln innerhalb des Gesetzesrahmens jetzt einleiten zu können. Das ist für mich der Kern des Antrags. Cosmic? Genau, und ich finde, das ist ein großartiger Ansatz, den wir echt nutzen können. Und wir sollten jetzt, wie gesagt, uns da nicht wieder verzetteln mit irgendwie ändern und hin und her. Es ist auch gar nicht so wichtig, selbst wenn er nicht aufgerufen wird, der Antrag. Aber es geht jetzt einfach mal darum, den als Door-Opener rauszuschicken und also wenn nicht wirklich fundamental irgendwas dagegen spricht, den Antrag zu unterstützen, würde ich mich wie gesagt freuen, wenn es möglichst viele Leute machen. Auch nachdem ein Antrag durch ist oder wie auch immer, können noch Textveränderungen vorgenommen werden. Auch das passiert ja. Also insofern locker bleiben und wie gesagt, wenn es andere Ideen gibt, nochmal einen Grundsatzantrag zu formulieren und wenn Arne da den Hut aufsetzt, gerne, aber bitte nicht mehr an dem Ding rumbasteln, sondern einfach mal sich überlegen, ob das nicht eine gute Message ist, die wir damit rausschicken können. Arne? Ja, deshalb sage ich ja, die Schuld liegt, wenn du willst, bei mir. Deshalb will ich ja gar nicht an der Formulierung, wo Leute schon ihre Arbeit reingesteckt haben, zu formulieren. Und es kann ja durchaus sein, dass das genau die Wortwahl ist, die ankommt. Ich sehe es eher als eine Ergänzung und auch als ein Austesten, was ist in der Partei eigentlich möglich, dass man wirklich mal, ich sag's mal, ein bisschen eine radikale Position vertritt in Richtung Geldsystem, Geldreformen. Möglicherweise könnte man den Antrag sogar demokratiekonforme Finanzmärkte nennen. Und ich habe auf 142 habe ich jetzt eingetragen. Wer wäre da gegebenenfalls mit von der Partie, falls ich morgen noch zukomme, so einen radikalen Antrag zu formulieren? Ich habe ja schon mindestens dreimal auf Euvicon, auf Hessencamp und so weiter praktisch dieses Konzept vorgetragen. Allerdings würde ich da nicht das, was ich in Währungsinfrastruktur in öffentlicher Hand, das würde ich nicht ansprechen, weil ich weiß, das ist noch zu wenig diskutiert hier im Kreis, sondern nur sagen, wir diskutieren an solchen Ideen. Und dann hatte ich ihn 100, aber das kommt dann, wenn wir den nächsten Punkt noch machen. Okay, dann bin ich dran, weil auch der Cosmic gerade nochmal geschrieben hat, in Zeile 101, falls man nicht unterstützt, wo liegt das konkrete Problem in der Finanzierung? Nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, konkretisieren. Der erste Satz dieses Antrags, und das ist immer das Wichtigste beim Antrag, der erste Satz, weil erstens wird er zuerst gelesen, logischerweise, und zweitens bleibt das auch immer hängen, suggeriert mir, Staatsverschuldung ist böse. Und erst hintenrum kommt, nein, Staatsverschuldung soll schon sein, aber es soll dann eben nicht über Geschäftsbanken finanziert werden, sondern durch öffentlich-rechtliche Banken. Und deswegen finde ich diesen ersten Satz sehr, sehr, ich sag mal, kontraproduktiv. Das hätte man deutlich besser formulieren können. Aber ich gebe auch allen anderen, die vorher gesprochen haben, recht, hier an diesem Antrag noch rumzudoktern, hat überhaupt keinen Sinn. Ich kann auch Markus verstehen, dass er da sehr, sehr lange dran gearbeitet hat und schon wochenlang darum gebeten hat, mitzuarbeiten. Warum es auch nicht passiert ist, auch von meiner Person, keine Ahnung, kann ich im Moment nicht so sagen. Ich sage einfach mal, draus lernen. Wir wissen ja sowieso nicht, ob er überhaupt behandelt wird, und draus lernen und beim nächsten Mal besser machen. Matthias? Ja, teilweise kann ich mich da anschließen, Rudi. Ich möchte auch gar keine inhaltliche Kritik hier jetzt nochmal äußern, die vorhin angefordert worden ist von Cosmic und anderen, sondern einfach nur den Sachverhalt. Es ist leider nicht in Plenumssitzungen hier besprochen worden. Es ist durch Aufforderung von dir, Markus, haben einige Leute reagiert. Andere wie Rudi haben eben zugegeben und Arne auch. Sie wissen nicht, warum sie nicht mitarbeiten konnten. Sie waren abgelenkt, waren im Urlaub oder hatten andere Dinge zu tun. Das Gleiche hat für mich auch gegolten. Es ist nicht dazu gekommen. Und ich bin hier als Sprecher gewählt worden für für Arbeitsergebnisse, die eine Mehrheit in der AG erreichen. Und die sollen nach außen und intern in der Partei kommuniziert werden. Da das bei diesem Antrag nicht der Fall ist, kann ich das auch nicht wahrnehmen. Das ist eigentlich eher ein formaler Grund. Und deswegen kann ich Ihnen den Neumarkt dann auch nicht irgendwie vorstellen. Markus? Es sind jetzt verschiedene Punkte. Also einmal der erste Satz. Also man könnte zum Beispiel sagen, ja gut, den ersten Satz streicht man einfach durch. Wäre ja jetzt kein Problem, dass man anfängt am Beispiel der Länder im Euroraum und der aktuellen Krise in Griechenland, dann ist gleich der aktuelle Bezug da. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich noch mal gern vielleicht ein Feedback haben. Man könnte, also der Titel ist ja das, was in der Liste immer als erstes ins Auge sticht. Ich denke mal, den Titel kann man auch noch ändern. Da steht jetzt im Moment bereit für einen Paradigmenwechsel in der Geldpolitik. Das könnte man vielleicht auch noch ein bisschen knackiger formulieren. Also wenn da noch jemand eine Idee hat, solche Sachen könnte man jetzt natürlich noch spontan ändern, vielleicht jetzt auch noch nach der Sitzung oder wann immer. Also ich würde mir heute Abend auch noch Zeit dafür nehmen. Und ja, die andere Sache mit dem, ich war, glaube ich, bei der letzten Sitzung letzte Woche wahrscheinlich, da hat es dann eben geheißen hier, ja, das könnte man ja da besprechen. Dann bin ich mal vorbeigekommen und habe mal die Tagesordnung angeschaut, da stand es nicht drin. Und dann bin ich wieder gegangen, weil da über irgendwie Mailinglisten-Sachen gesprochen wurde. Gut, war jetzt einfach so. Ich habe jetzt auch nicht die feste Erwartung, dass die AG das voll unterstützen muss oder sonst was. Die AG muss selber wissen, was sie tut. Ich habe ja den Antrag auch ohne die AG zu fragen erstmal in Liquid Feedback reingestellt. Und ja, ich biete es eben an, dass die AG was mit draus machen kann und dann, dass der Antrag verbessert werden kann und so weiter. Und was halt passiert, passiert, was nicht passiert, dann bleibt er halt so, wie er ist. Gibt es noch Wortmeldungen dazu? Eine von mir. Ich würde Arne bitten, das Pad jetzt gleich aufzumachen, die Überschrift reinzuschreiben und nicht erst auf morgen zu warten und morgen das Pad in der Gegend rumzuschicken. So hätten wir es gleich und nach der Sitzung können ja vielleicht 3 oder 4 was formulieren. Okay. Cosmic? Ja, also ich wollte auf Zeile 97 nochmal ein Meinungsbild einholen. Vielleicht könnt ihr uns doch mal ein Feedback geben. Haben sich jetzt bisher nur 3 Leute eingetragen. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Dann ja, ist das Thema eigentlich abgeschlossen und leitet im Prinzip zum nächsten Top über, weil das ist eben eine ganz ähnliche Problematik. Also ich sehe jetzt die Sache mit dem WP 003 so, dass das eben ein Teil aus dem Strauß von Anträgen in Wirtschafts- und Geldpolitik sind, die da unten irgendwie auftauchen. Ich finde es auch gar nicht problematisch, wenn da jetzt verschiedene Anträge mit unterschiedlicher Ausrichtung reinkommen. Es geht, glaube ich, einfach darum, das Thema bekannt zu machen und es geht eben auch über konkrete Initiativen und Formulierungen. Insofern würde ich es, wie gesagt, einfach unterstützen und das sollten wir uns eben bei den anderen Anträgen, die für Neumarkt geplant sind, eben auch mal überlegen. Das wollte ich dann mit dem nächsten Punkt anregen. Ja, darf ich auch noch sagen, ich habe WM reingeschrieben im Chat. Leider kann ich auf das Wortpad leider nicht zugreifen. Ja, also ich finde den Antrag gerade auch, weil er anfängt mit der Staatsverschuldung, sehr gut. Staatsverschuldung ist was Schlechtes. Ja, ich finde, keiner sollte verschuldet sein auf dieser Welt. Ja, das muss das Ziel einer Partei sein. Insofern ist natürlich dann die Verschuldung eines Staates natürlich schlecht, weil es ja jeden Menschen quasi in Zwangsschlechtigkeit hineinverbannt. Darum habe ich gerade eben auch an den Markus geschrieben, mich dementsprechend einzubeziehen in den Antrag. Und ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Darf ich zusammenfassen? Ja, also nicht einfach so dazwischen. Wir haben nun mal die Wortmeldungliste. Gut, wenn Paul da nicht eintragen kann, dann muss er jemand dazwischen rufen, dass er sich im Chat eingetragen hat. Ich kann das nicht alles überblicken gleichzeitig. Als erstes Piratos und dann ich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass im Liquid Feedback anscheinend Änderungen an dem Antrag gemacht worden sind und die Unterstützer dann nur noch potenzielle Unterstützer sind. Die müssen also alle nochmal zustimmen, nur als Info an den Antragsteller. Dankeschön. Dann jetzt von mir noch eine Antwort zu dem, was Paul gerade gesagt hat. Paul, du sagtest, Staatsverschuldung ist schlecht. Stell dir vor, es würde eine Staatsverschuldung geben, die zinslos ist und ohne Rückzahlungsverpflichtung. Würdest du die dann immer noch schlecht finden? Ja, nochmal, Staatsverschuldung, das Wort ist einfach miserabel und wir sollten erst gar nicht dahin kommen, dass eben Menschen verschuldet werden. Ja, und von da gesehen sollte man das als Geldsystemordnung auch anstreben. Wie findet ihr das, wenn man das runterbricht? Stefan, jetzt ist... Ich bin noch dran. Nein, du stehst noch nicht dran, weil ich doch noch das drin habe. Ich habe doch nur die Frage an... Okay. Ich habe nur die Frage kurz an Paul gestellt und bin ja noch dabei. Also du hast ja mal das nicht, vielleicht nicht richtig realisiert, was ich meinte, Paul. Wir können uns vielleicht über das Wort Verschuldung streiten. Wenn wir dann sagen, nicht Staatsverschuldung, sondern Staatsfinanzierung, findest du das dann schlecht? Und mit der Vorgabe, die ich gerade gesagt habe, zinslos und ohne Rückzahlungsverpflichtung. Ja, zinslos klingt gut, ne? Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, Rudi. Also insofern, wenn man dann eben sagen würde, Staatsfinanzierung und so weiter, dann ja. Na, okay, jetzt gebe ich das Wort. Ich bin konform deiner Meinung. Ich glaube, das hab ich jetzt, glaube ich, klar und deutlich ausgedrückt, oder? Jo, ich wollte das nur nochmal festhalten. Das Problem liegt wahrscheinlich eher an dem Wort Schuld. Jetzt, Stefan, übergebe ich das Wort an dich. Ja, danke. Vergesst es mit dem Runterbrechen, ich wollte nur zusammenfassen, so, also ihr seid dafür, dass man, wenn man das vertritt, den Antrag, da eine bissige, harte und einfach kommunizierte Strategie verfolgt. Also weil das sind jetzt so die drei Kritiken da hier, dass es zu weich ist und so weiter. Das heißt, man sollte versuchen, das dann vielleicht losgelöst ein bisschen von der Rede oder dass man sich da, von dem Antragstext, dass man sich da ein bisschen was anderes noch parat liegt, um das besser rüberzubringen, ja? Genau, gute Ergänzung. Ja, bevor Axel gleich dran ist, da würde ich gerne mal den Markus rückfragen, ob das in deinem Sinn ist. Meinst du jetzt also bei der Präsentation des Hertha, also jetzt beim Parteitag oder jetzt die Formulierung Hertha? Nee, also Stefan, Markt jetzt bei der Präsentation habe ich gemeint. Genau, das habe ich auch so verstanden. Okay. Ja, das kann man ja dann sehen. Also ich meine, ich hab mir jetzt aber gerade überlegt, also ich, wenn mir jetzt irgendwie Leute E-Mails schicken, dann will ich da morgen vielleicht nochmal mit denen telefonieren oder so, weil ich habe jetzt Leute, die den Antrag unterstützen, auf die ich mich verlassen kann und ich muss da einfach nochmal auch mit denen reden, weil es sind jetzt dann Leute, deren Namen ich gar nicht kenne. Man kann natürlich sich da eine Strategie überlegen, wie man das beim Parteitag macht. Also da muss man natürlich, die Strategie ist natürlich so, also erstmal muss man jetzt formulieren richtig, da muss man die Überschrift muss knackig sein, das ist ja das Allerwichtigste, weil die steht in der Liste. Dann muss der Text verständlich sein und dann kommt natürlich der nächste Punkt ist dann, also gut, für die Umfrage ist er schon mal in einer guten Position, weil er der Erste ist im Wirtschaftsbereich. Dann ist natürlich dann die Frage, wie kommt er dann auf die Tagesordnung? Dann muss man natürlich Tagesordnungen durchlesen und Vorschläge machen für Tagesordnungen und so weiter. Und wenn er dann wirklich auf der Tagesordnung steht, dann kann man natürlich auch noch sagen, ja gut, wir müssen den jetzt präsentieren. Und wie macht man das? Also das muss ja heute noch nicht entschieden werden. Okay, Axel? Ja, das eine, das ist richtig. Das Wort Schulden ist ein Trigger. Und mit Schulden, das ist sehr, sehr negativ besetzt. Stattdessen den Begriff Finanzierung einsetzen und schon wird das alles wieder neutraler. Damit ist die Staatsfinanzierung verschuldet keine Personen und Firmen. Die Staatsfinanzierung stellt das Geld zur Verfügung von den Personen und Firmen. Wenn man jetzt wieder das Wort Finanzierung ersetzt durch Schulden, dann heißt das, Staatsverschuldung verschuldet keine Personen und Firmen, sondern Personen und Firmen haben das Geld oder Geldvermögen, was die Staatsschulden dokumentieren. Also das Wort Schulden ist leider entsprechend besetzt worden durch medialen Hype. Inhaltlich weichen Staatsschulden von allen anderen Schulden ab. Und da kann man jetzt ernsthaft drüber nachdenken, ob man, achso, wir haben ja gar nicht so was, haben wir das Schulden drin? Aber jetzt muss ich, ist egal. Also Schulden ist ein Trigger, den man ersetzen kann durch Finanzierung. Klaus? Ich habe gerade auch mal kurz einen Blick auf Hettys Antrag geworfen Und ich finde, wenn man aus diesen beiden Anträgen mit den Formulierungen, die Hetty gewählt hat, eine Synthese bilden könnte, dann hätte man einen Antrag, einen gemeinsamen Antrag, der in der Natur der Sache eigentlich genau in die gleiche Richtung geht, aber vielleicht mit diesem zusätzlichen Aspekt, den Hetty reingebracht hat und der mir in deinem Antrag, Markus, so ein bisschen deutlicher erscheint. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, was wir gerade gesagt haben, dass es schwierig wird, jetzt bis morgen hier noch die Anträge komplett neu zu formulieren. Klaus? Cosmic? Genau, deswegen Vorschlag, dann nimm doch Hettys Antrag und den von Markus und bastel da draus einen weiteren Antrag und dann kann man den eventuell annehmen. Aber einen Antrag? Ja, bastel den zusammen mit Arne. Okay. Das adjusted? Ja, und zwar wurde gerade gesagt, dass sich insofern Staatsschulden in Anführungszeichen von den anderen unterscheiden, dass sie halt das Geld für den Wirtschaftskreislauf bereitstellen. Dem möchte ich widersprechen. Also auch private Kredite bzw. private Finanzierung, ob es jetzt für ein Konsumgut wie ein Fernseher oder für eine Firmeninvestition ist, macht genau das Gleiche. Das stellt Geld für den Wirtschaftskreislauf bereit. Und zwar, indem man das ja auch dann wieder investiert, was man sich ja von der Bank leiht. Und so ermöglicht man ja nicht nur Gewinne von anderen Unternehmen, denen man das Geld eben gibt, zum Beispiel für einen Fernseher, also den Mediamarkt oder dem Hersteller von dem Fernseher oder eben auch einen Maschinenhersteller jetzt im industriellen Bereich. Und denen wiederum ermöglicht man dann entweder einen Kredit zu tilgen oder weitere Investitionen zu tätigen, je nachdem, wie bei denen die Finanzierung aufgestellt ist. Also es ist ein Riesenkreislauf und da sollte man jetzt nicht zwischen Staatsverschuldung und privater Verschuldung, beides in Anführungszeichen, also im Endeffekt die Finanzierung eben unterscheiden. Stimmt sogar. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was Piratas gesagt hat. Wenn ihr den 003-Antrag verändert, dann habt ihr diese Unterstützer nicht mehr, weil so wie ich das sehe, gehen die Unterstützer von diesem Liquid Feedback aus und da ist dieser Satz enthalten. Wenn ihr jetzt diesen Satz rausstreicht, was jetzt richtig wäre, meiner Meinung nach, ist es ein anderer Antrag und dann könnt ihr diesen ohne Zustimmung der Mitantragsteller, die jetzt schon ihre Nummer-ID eingetragen haben, nicht mehr so stellen. Also das ist ein ganz schwieriges Eisen. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist problematisch, so kurzfristig was zu machen und zu ändern. Und ich würde auch einfach sagen, Markus, also wir haben daraus gelernt, ich hoffe, du hast, oder ich nehme an, du hast auch jetzt daraus gelernt, aus dem, wie es so gelaufen ist. Also wir wahrscheinlich mehr als du. Und es kommen ja noch mehr Parteitage, noch mehr Anträge und so weiter und so fort. Und da wird es noch eine ganze Menge Möglichkeiten geben, dort auch noch vielleicht auch aus der AG einen Konsens zu bekommen. Und ich sehe es jetzt einfach so, dass wir aus Fehlern klug geworden sind und hoffe einfach mal, dass das in Zukunft nicht nochmal so passiert wie bei diesem Antrag. Und ich glaube nicht, dass man da noch viel ändern kann, so wie gerade eben auch Stimmberger sagte. Da sind einfach zu viele, die gesagt haben, jo, ich bin dabei. Und wenn jetzt kurz vor Ende der Antragsfrist das geändert wird, dann könnten die sich etwas verprellt fühlen da. Dann wollte ich noch kurz was zu Disadjusted sagen. Also es gibt schon einen großen Unterschied zwischen der Staats- in Anführungszeichen Verschuldung und der Privatverschuldung. Ich weiß nicht, ob du den Vortrag von Piratos von der Euvicon gesehen hast. Wenn noch nicht, dann schau ihn dir bitte an. Da gibt's schon noch andere Sachen, die da im Hintergrund stehen. Axel? Rudi, darf ich ganz kurz? Ich muss gleich weg, Axel. Ich möchte nochmal dem Markus Hoffmann doch einen großen Dank aussprechen. Er hat wenigstens etwas angepackt, was wir jetzt als ganze AG wieder mal nicht geschafft haben, rechtzeitig uns zusammenzufinden, zu setzen. Und das muss auch mal ganz deutlich gesagt werden, auch wenn es jetzt so unglücklich ausgegangen ist, wie Rudi es eben skizziert hat. Der Dank gebührt dir trotzdem. Ich hoffe, dass es dich nicht abschreckt in der Zukunft und dass wir das beim nächsten Mal besser hinbekommen. Ich muss leider die Sitzung jetzt schon verlassen. Wünsche euch noch eine gute Sitzung und ich höre mir dann den Rest in der Aufzeichnung an. Danke. Ja, den schließe ich mich an, dem Dank an Markus. Ich sehe das genauso. Jetzt Axel. Ja, der Unterschied zwischen der Staatsfinanzierung Verschuldung und der Personen- und Firmeninvestfinanzierung Verschuldung ist, die Staatsverschuldung stellt die entsprechenden Finanzierungsmittel für Personen und Firmen dauerhaft zur Verfügung, heute mit einem Rollover der Staatsanleihen, zukünftig möglicherweise tilgungsfrei. Und die Personeninvestschulden, die sind temporär. Wenn ein Kredit über 7 Jahre läuft, komplett abzahlbar, dann ist das nur 7 Jahre zur Verfügung und dann wieder weg. Und das ist der ganz große, gravierende Unterschied. Keox? Ja, also ich finde den Antrag schlecht, gar nicht, was ihr damit überhaupt zwecken wollt, weil er einfach zu vage ist. Also warum sollte sich im Antrag sich darüber zu informieren? Also und dann sind wieder so ein paar Halbwahrheiten drin und wieder geht's teilweise in diese verschwörungstheoretische Richtung, dass Banken irgendwie alle Macht hätten. Niemand zwingt Staat, sich bei Banken. Der Staat hat die Möglichkeit, Staatsanleihen direkt an Bürger zu verkaufen. Das ist wieder einfach vollkommen übertrieben und dann wird auch noch behauptet, dass keine staatlichen Stellen gibt, die Geldpolitik bestimmen. Was ist denn bitte schon die Zentralbank? Also dieser Antrag strotzt wieder nur so Halbwahrheiten, dass einem die Haare... Private Organisation ist die EZB. Klar ablehnen, das ist Unfug. Disadjusted? Nee, Markus? Ja, also ich weiß nicht, was das Letzte war. Also ich habe mich da jetzt auch ein bisschen auf Axel verlassen, dass das inhaltlich stimmt. Die Formulierung kommt mir jetzt auch nicht bekannt vor, die da zum Schluss kam. Ich habe jetzt mal ab Zeile 120 habe ich mal einen Umstellungsversuch gemacht, habe den letzten Absatz nach oben gestellt, also der letzte Absatz, der jetzt als erster steht, der ist ja auch so ein bisschen inspiriert von Hattys Text, den sie ja schon mal früher an einem Pad hatte, aber ich wollte es dann doch nicht nur diese Richtung gehen, sondern wollte ja den Zusammenhang lassen. Also ich habe den jetzt mal probeweise nach oben gestellt, vielleicht könnt ihr mir dann Feedback geben, wie das ist. Ich habe auch überlegt, dieses bereit für ein Paradigmenwechsel in der Geldpolitik ist auch kein so ein idealer Titel, also den könnte man vielleicht auch ändern in zum Beispiel Geldpolitik für die Menschen, wobei da gibt es natürlich noch zig andere Möglichkeiten. Und die andere Sache, die vorhin angesprochen wurde, ich meine, die Liquid Feedback Initiative, die ist jetzt eingefroren, da ist der Text noch ein bisschen anders, aber ist schon so ähnlich wie der. Da ist zwar der Link dann da zu dem Antrag, aber der Text vom Antrag kann ja dann anders sein als der von Liquid Feedback. Das hängt ja nicht direkt damit zusammen. Und ich muss natürlich schauen, dass dann letztendlich, dass ich dann diese 4 Unterstützer habe, die genau den Text unterstützen, den ich dann drinstehen habe. Deswegen will ich das eigentlich heute bis Mitternacht dann abschließen, die Arbeit an dem Text so ungefähr. Ja. Disadjusted? Bitte auf meine Kritik ein. Also den Vortrag von Piratos habe ich durchaus gesehen und um jetzt da nochmal dazu zu sagen, dass das ja einen Riesenunterschied darstellt, weil die Staatsschulden ja permanent sind und jetzt Konsum- oder Investitionskredite temporär. War das ja von Anfang an erstens mal nicht so geplant, dass Staatsschulden wirklich jetzt permanent sind. Die sollten ja eigentlich auch irgendwann mal zurückgezahlt werden oder zumindest sich die Staatsverschuldung um den Punkt Null rum nähern, dass es so nicht funktioniert, haben wir jetzt historisch quasi die historische Evidenz. Und bezüglich der temporären Konsum- oder Investitionskredite von Geschäftsbanken, das ist ja auch alles ein Kreislauf. Im Endeffekt, ob man sich jetzt einen Fernseher oder eine Maschine hinstellt, das Teil veraltet in Anführungszeichen, es wird zumindest mal abgeschrieben und häufig gibt es da auch eine Anschlussfinanzierung. Das heißt, sobald halt die erste Maschine durch eine neuere ersetzt wird, gibt es auch wieder einen Anschlusskredit. Und so ist es im Endeffekt eine es gibt einmal halt einen großen Ausschlag, dann geht er ein bisschen zurück oder über eine längere Zeit, dann gibt es nochmal einen großen Ausschlag. Also es ist so ein Hoch und Tief und alles in einem Kreislauf ein bisschen. Genauso wie wenn jetzt ein Staat zum Beispiel seinen Beamten das Gehalt ausbezahlt und der tilgt davon einen Hausbaukredit, dann wird ja jetzt Geld geschöpft für den Staat und dann wieder vernichtet, dadurch, dass der Beamte seinen Kredit zurückzahlt. Also ich würde da jetzt wirklich keine Unterscheidung vornehmen. Bevor ich jetzt wieder Keox dran nehme, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion wegdriftet von dem eigentlichen Thema und das möchte ich auch nicht verhindern. Ich schlage vor, wir können gerne darüber mal bei einer anderen Sitzung einen eigenen Tagesordnungspunkt machen oder von mir aus ein Kaminzimmergespräch oder sonst irgendwas. Aber das geht jetzt vom Thema deutlich zu weit weg. Keox? Ich wollte nur noch sagen, würde ich begrüßen, vielen Dank. Und Keox, ganz kurz nochmal, kannst du versuchen, ein bisschen, Keox, hallo, kannst du versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen? Du bist extrem leise. Ich hätte gerne, dass der Antragsteller auf meine Kritik eingeht. Zum Beispiel schreibt er, das ist ein erster Schritt in die Richtung Zins- und Geldpolitik, die durch staatliche Stellen und nicht durch Banken geführt wird. Wir haben jetzt schon die Zentralbank, die die Geldpolitik bestimmt. Also warum schreibt er solch einen Satz, der einfach sachlich vollkommen falsch ist, in jeglicher Hinsicht? Oder hält er die Zentralbank nicht für keine staatliche Stelle? Naja, sagen wir mal so, die Zentralbank ist eine europäische Einrichtung. Also und Europa ist ja kein Staat. Eine private Organisation, da muss man ganz klar darauf hinweisen. Was ist das denn? Nicht anders wie die FED, die ist auch privat organisiert. Alles andere ist eine Lüge. Stopp, jetzt, das so geht das nicht. Also hier war die Frage von Keox an Markus und ich nehme an, dass Keox damit so noch was sagen will. Ja, also die EZB als nicht staatlich anzusehen, halte ich für echt Schwachsinn. Und es ist schon krass, welche Vorstellungen hier mehrheitsfähig sind. Das ist erschütternd, ehrlich gesagt. Ja, dann geht doch irgendwo anders hin. Klaus? Hier, der gerade eben behauptet hat, dass die EZB privat ist, mir mal gar nicht sagen. Ja, du bist doch hier der Spinner. Okay, jetzt keine persönlichen... Keine genau, die FED auch eine private Organisation ist. Da muss man einfach die Geschichte mal betrachten. Paul, bitte jetzt, wir wollen jetzt nicht hier Privatdiskussionen führen. Fakten. Ja, aber das bringt uns doch jetzt nicht hier weiter. So, Klaus. Fakten. Ja, Paul, bevor ich dich stumm schalten muss, bitte, wenn du was sagen möchtest, dann schreib irgendwie WM oder sowas rein, aber ich versuche jetzt die Wortmeldungsliste weiterzumachen. Klaus. Also ich würde dem Keox da gerne widersprechen. Inzwischen ist also auch schon in der Mainstream-Presse angekommen, dass die Zentralbanken eigentlich weltweit die Kontrolle über die Geldpolitik verloren haben und dass die Geschäftsbanken Geld schöpfen, so wie es ihnen beliebt, und die Zentralbanken im Grunde genommen keinen Einfluss mehr darauf haben, dass die Geldmengenexpansion in dem Maße jetzt zugenommen hat, wie es in den letzten 5 Jahren passiert ist. Stefan? Ich würde euch gerne da beide widersprechen, sowohl Keox als auch Klaus. Sie ist zwar privat aus diese Nationalnotenbanken, die Bank of Japan, die FED und die EZB ist natürlich auch irgendwo privat gesteuert. Also das heißt, jedenfalls ist sie nicht in öffentlicher Hand beziehungsweise in einer staatlichen Weisung oder so unterstellt, sondern sie ist unabhängig, und unabhängig heißt irgendwie von privaten Interessen oder was weiß ich, wer da seine Hand dann drüber hat, ist sie gesteuert und darauf sind wir stolz drauf. Aber eben nicht, wie Klaus auch sagte, dass sie, jetzt habe ich es ein bisschen verloren, also ja, also das war meine Aussage. Keox, wolltest du noch was sagen? Zentralbank mit dem Verfassungsgericht. Beide sind unabhängig. Willst du jetzt, aber du behauptest, dass die EZB privat wäre, aber das Verfassungsgericht auch? Das ist vollkommener Quatsch. Natürlich sind beide staatliche Institutionen, und die Behauptung, dass die privat wären, das ist einfach nur, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und zu Klaus' Behauptung, dass die Zentralbanken keine Geldpolitik mehr betreiben könnten oder nicht mehr die Macht hätten, die Geldschöpfung der Geschäftsbanken einzuschränken, das ist auch vollkommener Quatsch. Sie haben beide Instrumente, die dafür nötig sind. Sie haben das Instrument der Mindestreserve und das der Leitzinsen. Wenn sie beides nicht ausreichend ausnutzen, dann ist es auf jeden Fall möglich. Wenn sie es wollten, könnten sie es tun. Okay, auch hier habe ich das Gefühl, wir gehen wieder weit, weit, weit, weit vom Thema weg. Ich könnte auch jetzt noch was dazu sagen, aber ich weiß nicht, Markus, willst du noch jetzt irgendwie eine Frage stellen, was jetzt passieren soll? Nö. Also ich weiß ja selber, was ich mache. Also ich verlasse mich da nicht auf die AG Geldpolitik, sonst hätte ich ja den Antrag gar nicht gestellt. Also hätte ich auch die Liquid Feedback Initiative nicht gestellt. Also ich denke mal, das war jetzt ein ganz gutes Gespräch, und wer vielleicht noch konkret jetzt an dem Text, an Feinheiten vielleicht arbeiten will, das wäre vielleicht ganz nett, wenn man das im Anschluss an die Sitzung oder parallel in einem anderen Raum da vielleicht noch drüber reden können. Also da bin ich offen, das wäre vielleicht ganz schön. Aber ansonsten ist das für mich jetzt so rund, wie es ist. Hetty? Oh, so schnell. Also mit der Zentralbank. Die Zentralbank ist ja unabhängig und keiner staatlichen Auskunft, keiner Aufsicht mehr unterlegen. Also in verpflichtet von mir aus. Also auf jeden Fall, der Einfluss der Staaten auf die Zentralbank ist doch eigentlich gleich null im Moment. Okay, nochmal mein Hinweis, lasst uns bitte nicht zu weit abschweifen. Ich möchte auch ganz gerne vor 0 Uhr die Sitzung beenden. Cosmic nochmal. Ja, dann jetzt einfach die abschließende Frage. Ist irgendjemand bereit, heute noch an dem Pad irgendwie, was wir jetzt da haben, weiterzuarbeiten? Vielleicht dem Markus noch was mitzugeben? Dann sagt mal kurz hier oder was auch immer. Ja, ich bleib anschließend noch mit drin. Ja, vielleicht wollen wir da eine Zeit ausmachen? Ja, ihr könnt auch gleich in den Nebenraum gehen, Kaminzimmer oder Finanzmarktregulierung. Ja, nach der Sitzung oder? Markus, wie ist dein Zeitplan heute? Naja, sagen wir mal so, ich habe jetzt keinen Plan, ich kann auch notfalls bis 1 Uhr aufbleiben oder so. Ich will jetzt aber nicht die ganze Sitzung abwarten, nur um das Ende nicht zu verpassen. Also ich würde dann halt einen klaren Zeitpunkt haben wollen oder ich kann meine Telefonnummer jemand geben, dann ruft er mich dann an, wenn es soweit ist oder so. Also, ja. Das wäre doch mal ein Vorschlag. Also ich würde sagen, man macht das am schlauesten so, dass der Cosmic, dem kannst du ja kurz eine Mail mit deiner Telefonnummer geben, wenn er den nicht schon hat, dass er dich anruft, wenn die Sitzung beendet ist und ihr trefft euch dann hier im Raum Kaminzimmer und besprecht, was ihr besprechen wollt, wer dann da mitmachen will, direkt im Anschluss an unsere Sitzung. Ist das okay? Ja. Cosmic? Bin dabei. Ja, ich komme dann auch vorbei. Ja, super, klasse. Ich schick dir eine Mail, Markus, wenn es soweit ist. Du rufst ja dauernd ab, denke ich, oder? Kriegen wir geregelt. Ich habe dir auch eine Mail geschickt, Markus. Danke auch von meiner Seite und freue mich auf nachher. Prima. Top 2a ist damit auch durch, Cosmic, oder wollen wir das jetzt auch noch ansprechen? Ja, Zeit. Ich am Unterton schon, dass wir es nein wollten. Nein. Ich wusste jetzt nicht, ob das schon abgehakt war vorhin mittendrin oder ob wir jetzt offiziell zu Top 2a gehen wollen. Ja, können wir machen. Also damit sind wir jetzt durch auf jeden Fall. Gut, dann Top 2a ist ja geldpolitische und Wirtschaftsanträge für Neumarkt und Unterstützung. Zeile 142 folgende. Dann, auch wenn du es, glaube ich, schon zweimal heute gesagt hast, fang noch mal an und sag was dazu und vielleicht bekommen wir dann da auch relativ zügig durch. Ja, ist das gleiche Thema eigentlich wie jetzt bei dem BP003. Wir sollten die halt unterstützen. Also wer seine IDs damit eintragen kann, ist dazu aufgerufen und vielleicht will der ein oder andere noch zu seinem Antrag irgendwas sagen hier, den promoten. Also auf jeden Fall wollte ich anregen, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir unsere Themen im Neumarkt unterbringen können, indem wir die Anträge unterstützen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Also Arne hat ja schon was geschrieben in 151. Ja, die Wahlprogrammversion vom PA444, die steckt ja in einem Gesamtantrag drin, der noch eine Reihe anderer Anträge hat, die aus meiner Sicht sehr durchwachsen sind. Und ich habe die Befürchtung, dass aufgrund dieser anderen Anträge, die da in dem Gesamtpaket sind, dass da der PA444 bzw. WP174 dann gleich mit über die Wupper geht. Deshalb ist meine Frage, ob man nicht zur Absicherung den WP174, der ist ja im Liquid Feedback, ist er ja durchgekommen mit 2/3 Mehrheit, dass man den nochmal separat einstellt, falls im Bauschen Bogen dieses Gesamtpaket abgelehnt wird, damit man noch die Chance hat. Das war der eine Punkt und zunächst mal nur jetzt zum einen Punkt, zum anderen Punkt komme ich da noch dazu. Da habe ich nochmal eine Frage, was meinst du mit Gesamtpaket, die INI gemeinsames Wahlprogramm? Die INI gemeinsames Wahlprogramm hat Anträge gebündelt nach ihrer Zustimmungsquote. Und da ist deshalb dieser praktisch PA444, ehemalige PA444, ist in einem Paket, was auch eine ganze Reihe anderer Anträge hat, die nicht diese Spitzenwerte haben und die ich eher für eine Gefahr betrachte. Und deshalb meine Frage, wie steht hier dazu? Ich würde es machen, ob man den nochmal separat einbringen soll, damit er hier nicht mit im Gesamtpaket baden geht. Naja, weil sich gerade keiner zu Wort meldet, sage ich was. Wieso machst du es nicht einfach? Ist doch dann auch dein Antrag. Stell ihn doch einfach rein, such dir noch 4 Unterstützer und dann ist gut. Cosmic? Ja, ich wollte einfach nur ein Stück Rückmeldung von euch, sonst würde ich das nämlich machen. Cosmic? Ja, eben. Also es ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Bis morgen kann man noch alles Mögliche machen, wer sich berufen fühlt. Los geht's. Piratos? Ja, ich habe so ein bisschen Déjà-vu, weil am Montag der Arne in der AG Wirtschaft ja auch dieses wollte. Dort wurde es abgelehnt, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt wollte ich nur Arne fragen, ob er das jetzt alles vergessen hat, was am Montag war, oder ob das ihm jetzt egal ist. Nein, das habe ich nicht vergessen. Das war eine andere Situation. Es ging in der AG Wirtschaft darum, ob man den ehemaligen BA444 nochmal separat als Grundsatzprogrammantrag einträgt. Wir reden jetzt aber nicht über Grundsatzprogrammantrag, sondern wir reden über Wahlprogramm. Dass er ins Wahlprogramm kommen soll, da ist ja der Monopol extra runtergekommen und so weiter, das ist ja klar. Ich habe mir dann aber dieses Gesamtpaket angeguckt und habe dann gesehen, da sind ein paar Sachen mit dabei, weil das ist ja ein Paket, das über das gesamte Wahlprogramm geht, aus meiner Sicht eher zweifelhaft in Natur sind. Wir hatten auch darüber geredet, dass dieser Antrag viel zu allgemein gehalten ist und viel zu grundsätzlich ist für einen Wahlprogrammantrag und deshalb eher ins Grundsatzprogramm gehören würde, wenn er überhaupt reinkäme. Und da hat er ja keine Mehrheit gekriegt. Ja, aber dieses Argument ist meines Erachtens nicht ganz sachlich. Die meisten Anträge, die hier drin sind, sind zum Teil genauso allgemein sind genauso allgemein. Okay, ich komme nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich habe die Werbung jetzt für dein Anliegen aufgenommen und sag einfach, mach es und versuch dir noch Unterstützer dafür zu holen und dann schaust du, was passiert. Okay. Gibt es zu dem Top noch Wortmeldungen? Du hattest noch was anderes? Ja. Das andere war, da habe ich dann unten habe ich auch noch jetzt dieses eingetragen, und zwar, dass man doch nochmal, ich sag's mal, einen wirklich radikaleren Antrag formulieren hinsichtlich der Währungsordnung und dem, was da zu tun ist, einfach um auch mal auszutesten, was ist eigentlich machbar. Und das wäre mir noch ein Anliegen, und da ist meine Frage, wer hat da Interesse, an einem solchen Antrag mitzuarbeiten, damit man ihn morgen noch einstellt? Ich könnte mir das vorstellen, wenn der Text unter 100 Wörter bleibt. Also der Kern wird ja dann auch sein, Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Und dann sehe ich eben die zwei ganz großen, konträr entgegengesetzten Möglichkeiten. Das eine ist zentral bei einer Stelle und das andere ist öffentliche Hand, dezentral. Das sind bei zwei Alternativen, die beide möglich sind und das gleiche Ergebnis haben. Die Geldschöpfung liegt in öffentlicher Hand. Wenn man nur von vornherein immer nur das eine sieht und das eine will und die Alternative dazu überhaupt nicht in Betracht zieht, das halte ich nicht für gut. Da sind wir ja, da bereiten wir ja auch mit gerade vor, dass wir genau hier auch innerhalb der AG tatsächlich nachher zu einer Ansicht kommen. Axel, da würde ich in dem Antrag gar nicht so speziell, sondern einfach fordern, Geldschöpfung in öffentlicher Hand, diese Staatshand würde ich hier streichen, sondern Geldschöpfung in öffentlicher Hand oder nur durch die Zentralbanken, das, was wir hier meinen. Ich würde da nicht so ins Detail gehen, wie jetzt das realisiert wird, aber das ist dann eine separate Sache. Ich finde nur, dass man wirklich einen peppigen Antrag formulieren, der Biss hat, wo man merkt, da werden nicht so Kompromisse gemacht. Klaus? Arne, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, meinst du jetzt einen völlig neuen Antrag oder meinst du, Ich sag mal jetzt nochmal die formulierungstechnische Verbesserung in Anführungsstrichen des Antrages von Markus. Da wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir das heute auch noch schaffen wollen. Also das habe ich jetzt ganz verstanden. Das ist ganz was Neues, was du möchtest. Was ganz was Neues und das Pad ist auf 161. Ist das denn sinnvoll? Ich sag mal, inhaltlich ist es doch das, was im Antrag von Markus abgedeckt ist. Meines Erachtens nicht. Aber für meine Begriffe ist der Antrag viel zu weich formuliert. Und vor allen Dingen, es kommen ein paar Sachen nicht klar heraus, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man das dann drinstehen muss. Es kann nicht sein, dass praktisch die Staaten für hunderte von Milliarden die Banken retten und dadurch und die Geretteten auch noch daran verdienen. Ja, aber das ist doch genau die Verbesserung, dachte ich, über die wir uns gleich unterhalten wollen. Da sehe ich jetzt noch nicht, nur weil du jetzt eine etwas schärfere Formulierung wünschst, die aber in die gleiche Zielsetzung einmündet, sehe ich jetzt noch nicht, warum wir da zwei konkurrierende Anträge brauchen. Das ist doch Vergeudung von Ressourcen und auch von Zeit nachher, wo diese Anträge diskutiert werden. Klaus, einfach eine Bitte. Geh mal auf das Pad und ich habe gar nichts dagegen, wenn Markus vielleicht dann damit einverstanden ist, dass wir da einen Weg finden, das zusammenbringen, da habe ich gar kein Problem. Ich habe nur den Eindruck, und da verstehe ich den Markus, dass er sagt, irgendwann habe ich auch genug. Ich hatte ihn jetzt so verstanden, dass er die Bereitschaft hat, heute noch in der Nachtsitzung darüber zu diskutieren. Das stimmt, ja. Arno, du kannst ja nach der Sitzung, also wenn ihr euch dann treffen wollt nachher, dir das anhören und mitsprechen. Und wenn du der Meinung bist, das ist alles nicht das Gelbe vom Ei aus deiner Sicht, dann bleibt es dir immer noch frei, morgen tagsüber noch einen eigenen Antrag zu formulieren und dir da ein paar Unterstützer zu suchen. Wir haben noch drei Anträge jetzt mit der gleichen Zielrichtung. Der von der Hetty, der von dir, Arne, und der vom Markus. Warum sollte es denn nicht möglich sein, wo wir doch alle das gleiche Ziel haben, das in ein Wording zu packen, das uns dann allen gefällt? Es kommt darauf an, welchen Antrag man als Grundlage nimmt und wer überhaupt bereit ist, seinen Antrag, wenn es nötig ist, also zu Beginn der Sitzung bereit ist, komplett zu streichen. Darf ich mal dazwischen reden? Ja. Also ich bin gerne bereit, meinen Antrag weitgehend zu überarbeiten. Mir liegt es nur dran, dass einer kurz und knackig ist, weil ich die anderen für zu lang und ausführlich halte. Aber ansonsten bin ich gern bereit, den zu überarbeiten. Ja, wenn man zwei Anträge überarbeitet, reicht der Tag für heute nicht. Das ist ganz sicher. Ja, Arne, wir können uns sonst auch morgen Vormittag nochmal zusammensetzen, wenn du möchtest. Okay, ich mache mal einen Vorschlag. Ich habe ja hier dieses Pad. Ich suche das einfach nochmal so zu formulieren und dann können wir noch morgen nochmal drüber reden. Aber ich glaube, das, was jetzt zu dem Thema gesagt ist, ist jetzt gesagt. Und ich persönlich finde, es ist kein Problem, wenn wir einfach auch versuchen, zu sehen, wie ist eigentlich die Stimmung im Bundesparteitag beziehungsweise in der Partei. Wie weit ist man in der Partei bereit, Reformen zu gehen oder ob man nur am bestehenden System Änderungen machen will. Und von daher gesehen finde ich eine Variation von Anträgen, die, sagen wir, dieselbe Stoßrichtung haben, durchaus in Ordnung. Ich habe das Pad gefüllt, Hetty, schau mal rein. So stelle ich mir das vor. Das kann man noch lektorieren, wenn ich formulierungstechnisch nicht so fit bin. Und dann kann man noch zwei Sätze Begründung reinmachen und fertig ist die Geschichte und lasst den Parteitag dann entscheiden, welche Variante man wählt. Und dann ist okay. Auf alle Fälle hat dann der Parteitag drei Texte vorher in der Lime-Survey gelesen. Und der Text, wo anspruchsvoll ist, haben dann die Piraten wenigstens einen Lernfaktor mitgenommen. Und das ist ja das Wichtige, warum man überhaupt diesen Antrag stellt. Wir könnten auch theoretisch alle drei Anträge als drei konkurrierende Module in einen Antrag packen. Das würde, glaube ich, nicht mal schlecht kommen und dann hätten wir gute Chancen, dass es behandelt wird. Könnt ihr das nicht nachher besprechen? Würde ich auch vorschlagen. Aber Bertolt, ich hätte auch noch mal eine Bitte. Ich will, dass du mir nicht wieder gleich alles rauskegelst, sondern ich möchte auch mal das so durchformulieren. Du hast mich wieder gleich rausgehauen. Warte es doch mal ab, wie radikal ich das formulieren möchte. Gut, auch das bin ich der Meinung, könnt ihr doch in der Sitzung, die ihr nach unserer jetzigen Sitzung machen wollt, besprechen. Und ich möchte jetzt ganz gerne den Top beenden und zu Top 3 kommen. In Top 3 ist Bitcoin-Veranstaltung morgen. Und der ist eingestellt worden von Cosmic. Sagst du was dazu? Ja, ich wollte mal fragen, wer diesen Event moderiert. Ich werde morgen wahrscheinlich selber nicht da sein. Der soll wahrscheinlich er wird über Nebelhorn, sehe ich gerade, auch live, also Piratenradio übertragen. Ja, vielleicht sagt mir derjenige was dazu, der den Event organisiert hat. Ich denke, da war doch AMT auch mit dabei, der ist ja jetzt nicht da. Doch, der ist da. Und er wird wahrscheinlich ausfallen morgen. Also bei mir ist es jetzt folgendes. Ich fahre morgen mit meiner Freundin hier von Lüneburg runter nach Sachsen zu ihrem älteren Bruder. Ob ich da um 20 Uhr schon wieder online bin und in der Lage bin, hier sinnvoll zu moderieren, das kann ich nicht versprechen. Deswegen plant mal erstmal sicherheitshalber ohne mich. Gut, die eine Frage, Aufnahme, das kann ich beantworten. Ich bin morgen da. Ich habe morgen ausnahmsweise mal frei. Rudi, gekauft! Und ich nehme auf, aber ich werde nicht moderieren. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich überhaupt keinen Plan habe, worum es geht. Das ist doch gerade positiv. Wir haben mehrere Leute, die Plan haben, worum es geht, also die das inhaltlich vorantreiben. Bin jetzt noch mit einem Kumpel von mir am Reden, würde dann eine Chartanalyse auch noch zu dem Bitcoin-Chart machen, weil da passiert jetzt auch gerade spannendes Zeug, also dass wir von der Seite abgedeckt haben. Aber wir bräuchten halt tatsächlich jemanden, der moderiert, weil die anderen drei wären dann eher inhaltlicher Natur. Und wenn drei inhaltliche Leute auf dem Podium miteinander diskutieren, dann geht das schnell durcheinander und dann wäre ein neutraler Moderator schon ideal, der halt nicht zu tief in der Materie drin ist, sondern ein Gespür, wenn es zu tief geht, hat. Ich weiß nicht raus, weil ich bin nicht neutral. Nee, ich wollte gerade fragen, wieso machst du das denn nicht, PM03? Weil ich ungern an zu vielen Stellen auf einmal tanze. Also. Ja, aber du bist doch morgen da, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, siehst du, dann die Moderation, hast du doch gerade selber gesagt, ist ja nicht so dramatisch. Du stellst die Leute vor. Ich kenne die noch nicht mal. Ich weiß auch nicht mal, wer das ist. Ich kann mich jetzt hier nicht noch 24 Stunden mit der Materie auseinandersetzen und mit den Menschen, die da sind. Und du stellst die Leute vor und sagst hier, und der erzählt dann eben was eben zum Thema Bitcoin, was weiß ich, was da geplant ist. Und ich bin halt nur da, hör zu und nehme auf. Ja, Rudi, kannst du vielleicht dem PR03 zur Seite stehen ein bisschen? Also einfach, dass der Ablauf gut durchgeht und ein bisschen Struktur reinkommt in den Abend. Ja, nochmal. Also ich werde keine Zeit haben, bis morgen Abend mich damit zu beschäftigen, mit den Menschen zu beschäftigen, die auf dem Podium sein werden, und auch mit einem Ablaufplan zu beschäftigen. Ich denke mir mal, Dani, du hast das mit den Leuten besprochen. Und dann weißt du ja auch, worum es geht und was die vortragen wollen und in welcher Reihenfolge das passieren soll. Und dann mach doch einfach die Moderation. Mein Gott, das kann doch nicht so schlimm sein. Ich kann es auch teilweise übernehmen. Ich würde es aber ungern den ganzen Abend übernehmen. Das ist mir gerade zu viel. Ja, zur Not mache ich selber. Also wie gesagt, wir können uns auch abwechseln morgen dann. Perfekt. Also ich bin mit, ich komme gerne mit aufs Podium und mache die Aufnahme und kann auch gerne eine Begrüßungsrede halten, wenn du das gerne möchtest, und dann an dich übergeben. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit, mich da jetzt noch mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Gut, gut. Okay, ist dann die Frage von dir beantwortet, Cosmic? Ja. Meine Frage, du hattest gesagt, du sprichst mit dem Raven. Hattest du das schon gemacht? Ja, das wird übertragen. Ach so, und ob er das danach zusammenbastelt, hängt jetzt davon ab, wie gut er das Ding moderiert. Also es muss halt irgendwie schon relativ knackig sein und dann schneidet er uns dann bestimmt auch ein Video dafür. Ich muss mal kurz stören. Wischer und Michael, AMT, könnt ihr mal kurz zur Finanzmarktregulierung mit mir wechseln? kein Problem. Gut, aber ich denke, dann wäre das top soweit durch. Also wollen wir uns verabreden, 19:30 in dem Raum? Okay. Hetty ist jetzt weg. Okay, aber ich werde ihr das gleich nochmal sagen. Gut, dann haben wir den Top durch. Ich muss mal kurz die Uhrzeit notieren. So lange hat es schon lange nicht mehr gedauert. Kommen wir zu Top 4. Sitzungspause ist von mir beantragt oder von mir eingestellt. Ich stelle den Antrag, dass wir unsere wöchentlichen Mittwochssitzungen sozusagen, so wie das der Bundestag auch gerne mal macht oder andere Landtage oder sowas, eine Sitzungspause einführen. Das heißt, bis nach dem BPT keine normale Mittwochsmammelsitzung mehr machen, sondern diese Zeit, die wir hier verbringen und auch den Raum, den wir hier haben, mittwochs zur Verfügung stellen für andere Sachen, wie zum Beispiel, habe ich ja auch so formuliert, Grillfestvorbereitungen oder AK-interne Bildung, die hier den vielleicht mal haben möchte an einem Mittwoch. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir eigentlich gar nicht so viele spannende Sachen zu besprechen haben im Moment. Also das, was hier jetzt gerade gelaufen ist, sind halt Sachen, die wegen dem BPT, wegen Anträgen noch waren, aber ich habe halt das Gefühl, dass das nicht so nicht so spannend mehr sein kann die nächsten Wochen bis zum Bundesparteitag. So, hier kommt ein Satz, Meinungsbild in Satzform, Pause gut. Ihr könnt ja erstmal was dazu sagen, ansonsten würde ich einen Antrag formulieren und schaue ich mal, ob es angenommen wird oder nicht. Hat jemand was dazu zu sagen oder jemand eine Meinung dazu? Ich bin jetzt nicht im Wortmeldungspad, aber ich sag mal was dazu. Ich persönlich finde es nicht so eine gute Idee. Also das Argument finde ich irgendwie so schwach, dass man sagt, wir wollen die Zeit schaffen, damit Leute irgendwas machen. Also entweder es gibt nichts zu machen, dann kann man frei machen oder man trifft sich halt. Und ich finde, das regelmäßige Treffen hat auch irgendwas Ritualhaftes und was Verbindendes. Und ich denke, es war noch nie eine Sitzung, die wirklich komplett leer war. Und von daher wäre ich dafür, dass man sich weiter trifft. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Moment ein bisschen müde bin und kaputt bin von dieser Sitzung. Vielleicht sollte mal jemand anderes mal Versammlungsleiter machen und dann bin ich vielleicht wieder ein bisschen fitter hinterher, aber egal. Ich habe einfach das Gefühl, die letzten Wochen, dass es alles nicht so wichtige Sachen sind, die jetzt noch kommen können vom Bundesparteitag und deswegen dachte ich mal, vielleicht kann man es mal ein bisschen strecken bis zur nächsten Sitzung. Ja gut, wenn es keine Wortmeldung gibt, dann bitte ich um ein Meinungsbild. Ich formuliere das kurz. Wir machen kein Meinungsbild, sondern eine Abstimmung. Ich hätte noch einen Alternativvorschlag. Was wäre denn, wenn man das abwechselnd macht? Also einmal diese Mittwochssitzung, wie wir sie heute haben, und dann wechselnd mit einer Sitzung, die der Piratus mit dem Arbeitskreis interne Bildung veranstaltet. Dann bräuchte man keinen zusätzlichen Tag und das wäre dann so ein bisschen so ein Kompromiss. Ich habe noch eine Frage. Steht nicht in der Geschäftsordnung, dass wir uns mittwöchlich treffen? Dann wäre das ja eine Änderung der Geschäftsordnung. Das ist ja mal ein Argument. Moment, ich schau kurz. Steht so nicht drin. Es steht nur drin, Paragraph 1, Mittwochsmammel. Bei Bedarf können, und dann kommt Versammlungsleiter und so weiter. Ja, und darum geht's eigentlich nur. Es steht aber nicht drin, dass wir uns jede Woche treffen müssen. Also, Alternativantrag ist natürlich, also andersrum gesagt, mein Antrag ist der weitergehende Antrag, deswegen behandeln wir den einfach zuerst. Also ich beantrage die nächste Sitzung nach dem BPT 13.1, ist das 13.1, ja, ne? 13.1 zu machen, Zeile 185 bis 187, wer dafür ist oder dagegen ist, kann sich dort jetzt eintragen. Tja, gut, das klären wir wohl unter uns. Daran kann man schon mal erkennen, wie wichtig diese Sitzungen sind. Ja, irgendwie hast du recht, da soll ich vielleicht doch dafür stimmen. Also versprochen, wenn das jetzt 1:1 bleibt, dann husch ich auf deine Seite. Na gut, dann hast du gewonnen. Das ist schon erstaunlich, wie wenig sich an so einer Abstimmung beteiligen hier. Wo läuft denn die Abstimmung, Entschuldigung? Zeile 186 bis 188. Bei mir steht da gar nichts. Im Tagesordnungspad, das Pad Nummer 14. Ja, vielleicht ist es irgendwie out of sync oder so. Aktualisier doch mal deinen Browser. Gerade dabei? Tatsächlich, da ist es. Entschuldigung. Vielleicht kann ich ja dann auch mal was auf die Tagesordnung bringen nächste Woche oder so. Ich muss halt dann mal ein bisschen jemand anders übernehmen. Keine Wahlrede für dafür, bitte. Rudi unter die Arme greifen. Also ich sehe schon am Abstimmungsverhalten, dass mein Netzwerk noch nicht so erfolgreich ist. Wir haben dich einfach so gern als Moderator. Es wäre doch schade, mittwöchlich auf dich zu verzichten. Okay, Antrag ist abgelehnt. Top 5. Drei beste Fragen. Von wem ist das? Das hatte ich reingestellt, weil ich am letzten Freitag bei der Coco war. Und da hat der Blabla Steinholzheim erzählt, dass er irgendeine Aktion gestartet hat, die drei besten Fragen, und dass er da im März bereits den Matthias angesprochen hätte, dass das auch bei uns zum Thema wird. Da das hier anscheinend nie angekommen ist, habe ich es jetzt mal reingesetzt. Er hatte dort da zwei Links reingesetzt, die ich hier reinkopiert habe. Dann, es geht wohl darum, für eine Kampagne themenspezifisch, also jetzt bei uns hier für zur Geldordnung, die drei besten Fragen aufzuarbeiten nach einem speziellen Schema, was er hier als Link drinstehen hat. Und die machen daraus dann irgendetwas als Wahlkampagne. Und ja, ich finde das eigentlich eine gute Idee, gerade weil unsere Themen ja auch nach außen dringen sollen, und deshalb sollten wir uns da möglichst schnell jetzt dran beteiligen. Da könnte man zum Beispiel nächsten Mittwoch mal die ganze Sitzung für nutzen, um das hinzubiegen. Wortmeldungspad ist immer noch offen, und kurz dazu, Matthias alleine war es nicht. Also ich wusste das auch, und ich meine auch, dass ich das mal über die Mailingliste verbreitet habe, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall wusste ich das auch bei der Coco-Sitzung, die damals stattfand, da war ich auch dabei. Vielleicht habe ich es auch vergessen, einfach dann daraus einen Tagesordnungspunkt zu machen, keine Ahnung. Cosmic? Ja, ich habe es auch mal über die Mailingliste geschickt, und ich finde den Vorschlag von Piratus gut, dass wir das nächsten Mittwoch mal hier richtig nutzen, durchzusprechen. Allerdings weiß ich nicht, wie da die Fristen sind, ob das nicht zu spät ist, weil es klang so, als wenn es sehr eilig wäre. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit ist noch. Könnt ihr hinhauen. Steht das in irgendeinem von den Pads drin? Ah ja, stimmt, da steht drin, wäre super, wenn das diesen Monat über die Bühne geht. Das war der März, oder? Ja, das heißt, der piratige Delay, da geht der April sicherlich auch noch. Vielleicht, ich sag mal Folgendes, Piratus, ich bin der Meinung, du hast den Hut jetzt für folgende Sache auf, dass du dem Robert Steinholzheimer eine Mail schickst und ihm fragst, ob das überhaupt noch akut ist. Okay. Und dann, ob es reicht, wenn wir zum Ende der nächsten Woche da was rüberschieben. Okay, mach ich. Und dann nehmen wir das nächste Woche als fixen Top in die Tagesordnung. Ja, gute Idee. Okay, kommen wir zu Top Sonstiges. Wer war das? Hinweis auf Veranstaltung so, mit Nene. Das war ich. Steht ja drin, also... Der Blog-Eintrag von Nene ist da, vielleicht könnt ihr den mal mitpromoten, und morgen ist dann, wie schon angesprochen, die Bitcoin-Veranstaltung. Dann hast du noch was mit Next Wall to Fall? Ja, genau, das ist noch die Aktion, könnt ihr auch mal draufklicken, vom Hans-Martin Fleischer, der eben in dieser Geldthematik auf eine künstlerische Weise unterwegs ist. Der fährt gerade mit seinem Schiff zur Aufstellungsversammlung nach Niedersachsen, wo er dann auch nochmal mit dem Thema antritt. Hat auch schon ein bisschen lokale Presse und Fernsehen und so weiter bekommen auf seiner Tour. Das macht er irgendwie ganz gut und ja, ist einfach mal ein anderer Aspekt, sich die ganze Geldgeschichte sozusagen mal reinzuziehen. Also wer will, klickt mal drauf, und wenn es gefällt, könnt ihr es teilen. Okay, da haben wir also die Hinweise, Veranstaltung morgen Bitcoin, Veranstaltung nächste Woche Donnerstag mit Nene und Next Wall to Fall. Gibt es noch irgendwas, was jemand akut hat, was in den Punkt Sonstiges kommen sollte? Dann beende ich die Sitzung um 22.14 Uhr und werde dann jetzt auch die Aufnahme beenden, und Cosmic kann dann ja gleich dem Markus dann den Hinweis schicken, dass ihr euch dann jetzt schon trefft, um die andere Geschichte zu Ende zu besprechen.